Ja, da können wir wirklich Halleluja sagen. Vielen Dank an den Vermieter hier, dass er uns noch den Beamer jetzt eingestellt hat, sodass es tatsächlich funktioniert. Halleluja. Herzlich willkommen zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst hier heute Nachmittag in Wildflecken. Schön, dass ihr alle da seid. Wer war denn letztes Jahr schon dabei, als wir letztes Jahr hier waren? Darf ich mal kurz sehen? Okay, einige. Wer ist denn heute zum allerersten Mal überhaupt in der Glory Live Veranstaltung? Überhaupt in der Wow, so viele. Pass mal auf, halt, geben wir ihm mal einen kräftigen Applaus zum einen. Zum anderen haben wir immer für jeden, der zum allerersten Mal in der Glory Live Veranstaltung ist, ein kleines Geschenk vorbereitet. Die Ordner würden es gerne loswerden. Deswegen einfach streckt kurz eure Hand so lang aus, bis das Geschenk bei euch ist, ja, bis jeder es bekommen hat. Und also einfach die Hand so lange ausgestreckt halten, sodass sie es sehen. Ja, dann kommt das Geschenk bei euch vorbei. Genau, da hinten sind noch einige Hände. Schaut, genau, da sind noch einige Hände. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch, hier wieder bei euch in der schönen Rhön zu sein. Ah, meine Frau kommt ja nicht von weit her hier. Sie ist ja in Fulda geboren. Und sie hat es vorher schon so richtig genossen, als wir einen kurzen Stopp gemacht in der Rhön, sind über eine Wiese gelaufen. So, oh, dieser Duft der Rhön, diese Bäume, diese Wiesen und so weiter. Einmal der Duft der Heimat, ja. Weil wir waren jetzt schon, also klar, wir waren letztes Jahr hier, aber davor, weil seitdem meine Schwiegereltern gestorben sind, waren wir jetzt länger nicht hier in dem Gebiet. Aber jetzt sind wir wieder hier. Halleluja. Wir freuen uns. Schön hier zu sein. Schön hier bei euch zu sein. Zu uns vielleicht nochmal. Also das ist meine Frau, Irina hier. Full-Dancerin, ja. Und wir sind seit 31 Jahren verheiratet und seit 31 Jahren im vollzeitlichen Dienst für Jesus unterwegs. Wir haben vor 31 Jahren begonnen, das, was heute Glory Life heißt, zu gründen. Ja, das ist eine Freikirche, die den Hauptsitz hat in Filderstadt bei Stuttgart, aber inzwischen an vielen verschiedenen Orten vertreten ist, unter anderem eben auch in Wildflecken mit dem Glory House von der Iris. Iris ist die Leiterin hier in Wildflecken. Und so sehen wir an unterschiedlichen Orten in ganz Deutschland, aber auch in Österreich, in der Schweiz und sogar auch in Afrika sind wir vertreten und haben gleichzeitig aber auch Kontakt viel zu anderen Gemeinden, zu anderen Kirchen, sind verbunden mit vielen anderen Kirchen und Gemeinden, arbeiten auch überkonfessionell zusammen mit anderen, evangelisch, katholisch, freikirchlich, charismatisch, pfingstlich, was auch immer. Ja, weil das Glaubensbekenntnis ist bei allen wirklich christlichen Kirchen dasselbe. Ja, unser Glaubensbekenntnis ist dasselbe Glaubensbekenntnis wie in der katholischen und in der evangelischen Kirche. Nur, dass wir am Ende sagen, wir glauben an die heilige christliche Kirche, ja, damit alle eingeschlossen sind. Aber katholisch heißt ja eigentlich auch allumfassend. Das Wort katholisch heißt eigentlich allumfassend. Also in dem Sinn bin ich auch katholisch, ja, weil ich gehöre zur allumfassenden Kirche Jesu Christi weltweit, zum Leib Christi weltweit. Ja. Wir glauben einfach, dass die Bibel uns die Wahrheit sagt, wir glauben das Evangelium, wir glauben, dass es sich alles entscheidet an der Person Jesus Christus, ja, und an der guten Nachricht von seinem Kommen und von seinem Sterben für uns und von seiner Auferstehung und von seiner Verherrlichung zur Rechten Gottes. Ja, Paulus hat gesagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil jedem, der daran glaubt. Und dieses Wort Heil, das da im Griechischen steht, Soteria, das ist umfassend, dieses Heil ist umfassend. Es bezieht sich auf unser ewiges Heil, genauso wie es sich auch auf unser Heil im Körper, unser Heil, was unsere Gefühle angeht, unsere Beziehungen angeht. Das ist einfach Heil im umfassenden Sinn. Ja, wer von euch ist heute Nachmittag hier und sagt, jawohl, ich bin hier, weil ich möchte an einer Stelle meines Lebens wirklich Heilung von Gott erfahren, ja, im umfassenden Sinn. Ja, dann bist du richtig hier, weil wir glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wir glauben, dass er auch für unsere Krankheiten gestorben ist. Wir glauben, dass er für unsere Gebundenheiten gestorben ist. Und all das setzt sich frei in der Kraft des Evangeliums. Und deswegen, wir wollen heute hier nichts anderes tun, als einfach das Evangelium predigen und gleichzeitig es in Kraft erwiesen sehen. Das heißt, wir wollen erleben die Kraft des Evangeliums. Wie viele von euch sind bereit, die Kraft des Evangeliums zu erleben? Ja, weil der Leib Christi hier auf der Erde, die Kirche Jesu Christi, obwohl es vielen vielleicht nicht immer bewusst ist, aber wir sind tatsächlich Träger dieser Kraft Gottes. Und darüber werde ich heute auch in meiner Predigt nachher ein bisschen drüber sprechen. Und das werden wir, glaube ich, heute auch erleben, weil die Bibel sagt, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen von Jesus, da ist er mitten unter uns. Das heißt, er ist hier heute Nachmittag. Jesus ist hier. Heißen wir ihn mal herzlich willkommen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Wir danken dir für deinen Geist, der hier ist. Wir danken dir, dass du hier am Wirken bist bereits, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns zugesagt hast, dass wenn wir dich groß machen, wenn wir uns auf dich ausrichten, wenn wir dich loben und preisen, dann bist du in unserer Mitte und dann wirst du in unserer Mitte wirksam. Und deswegen wollen wir einfach auch, ihr Lieben, wir wollen heute Nachmittag damit beginnen, ihn zu loben und zu preisen. Weil Psalm 22,3 sagt, im Lobpreis seines Volkes wohnt Gott. Das heißt, da setzt sich seine Gegenwart frei. Und wir wollen einfach mit Lobpreis beginnen. Dafür haben wir das Team hier vorne. Aber nicht, dass sie von vorne ein Konzert geben, sondern dass wir alle gemeinsam den Herrn loben und preisen. Lass uns vielleicht alle mal zusammen aufstehen zum Anfang. Und lass uns einfach unsere Herzen ausrichten auf Gott. Ja, lass uns einfach, mach dich einfach locker auch. Wenn du zum ersten Mal hier bist, du musst keine Angst haben. Als ich das erste Mal in so einem Gottesdienst war, der mir für mich ungewohnt war damals, weil ich war von Haus aus evangelisch-lutherisch aufgewachsen und ich kannte so freiere Gottesdienste nicht so. Und als ich das erste Mal in so einem Gottesdienst war, da war ich mir unsicher und dachte, oh, okay, ist das hier auch alles wirklich von Gott und so und ist das auch richtig so und so. Und dann habe ich einfach ein Gebet gebetet, für mich selber, einfach still für mich gebetet damals, da war ich Theologiestudent damals in Tübingen und habe einfach für mich gebeten, habe gesagt, Vater, alles was hier von dir ist, das will ich. Und alles was nicht von dir ist, das will ich nicht. Und dann konnte ich mich entspannen, weil dann dachte ich, okay, er ist der Hörer des Gebets, also wenn ich das bete, dann kann mir nichts mehr passieren, weil ich will all das was von Gott ist und alles was nicht von ihm ist, will ich nicht, also bin ich auf der sicheren Seite. Also, so kannst du dich entspannen, kannst sagen, Herr, alles was hier von dir ist, das will ich. Alles was nicht von dir ist, das will ich nicht. Und dann kannst du dich auf ihn ausrichten einfach, auf Jesus schauen. Ja, vielleicht kennst du die Texte der Lieder nicht unbedingt. Deswegen war es so wichtig, dass der Beamer funktioniert und er funktioniert jetzt auch. Halleluja. Das heißt, wir haben die Texte da eingeblendet, sodass du sie mitsingen kannst, dass du mitgehen kannst im Lobpreis und einfach dich darauf einlassen kannst, auf das Wirken des Geistes Gottes, der auch durch diese Lieder wirkt, weil die Texte dieser Lieder sind nichts anderes eigentlich als, ich sag mal, moderne Umsetzungen der Wahrheiten des Evangeliums. Ja, einfach, wo es darum geht, dass wir proklamieren, dass wir singen, wer er ist, wer wir sind durch ihn, was er getan hat für uns und einfach ihn groß machen und uns auf ihn ausrichten. Und damit übergebe ich ans Lobpreisteam und sie starten durch und ihr dürft einfach mitsingen. Und bei uns gibt's immer nur ein Gesetz, auch in den Gottesdiensten bei Glory Life. Und dieses Gesetz steht in 2. Korinther 3, Vers 17. Da heißt es nämlich, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, jeder darf Gott so begegnen, wie es für ihn richtig ist. Jeder darf sich frei im Raum bewegen, darf die Hände heben, darf was auch immer, sitzen, laufen, springen, was auch immer du möchtest, darf sich einfach frei fühlen im Lobpreis Gottes, ihm einfach so begegnen, wie es für dich richtig ist. Okay, los geht's. In Jesu Namen. Oh, wir danken dir und wir danken dir, Herr. Wir danken dir für deine Schmerzen, Herr. Wir danken dir für deine Wunden, Jesus, die du dir hast schlagen lassen, Herr. Herr, durch deine Striemen ist uns Heilung geworden, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass du in die Finsternis gegangen bist für uns, Herr, um uns zum Licht zu führen, Herr. Dass du in die Finsternis gegangen bist, um denen, Herr, die im Tunnel der Finsternis sitzen, Herr, Herr, das Licht am Ende des Tunnels zu bringen, Herr. Herr, danke, Vater, für jeden Einzelnen, auch der heute Nachmittag hier ist und der sich gerade jetzt fühlt, wirklich wie in der Finsternis, wie wenn um ihn herum es nicht weitergehen würde, vor ihm nicht, hinter ihm nicht, Herr. Ja, ich danke dir, dass du das Licht der Welt geworden bist, Jesus, Herr. Du bist mitten hineingegangen in die Finsternis, Herr, und du hast sie besiegt, indem du hineingegangen bist, indem du sie auf dich genommen hast, Herr. Indem du alles, was uns Schmerzen zufügen konnte, indem du die Macht des Teufels und die Macht des Todes auf dich genommen hast, Herr, hast du die Finsternis für uns besiegt, Herr, und dein Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis kann es nicht überwältigen. Halleluja, Halleluja, wir danken dir, Jesus. Oh, wir danken dir, Jesus, wir lieben dich, Herr. Oh, wir danken dir, Jesus, du bist hier. Und du gehst durch den Raum und du hältst Ausschau, wen du berühren kannst, Herr. Herr, wer sein Herz dir geöffnet hat, Herr. Oh, wer sich ausstreckt nach dir, so wie die zwei Blinden sich ausgestreckt haben, die am Wegrand standen, als Jesus vorbeikam. Und die gesagt haben oder geschrien haben, mit ganzem Herzen geschrien haben, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser. Und sie haben geschrien und die Leute wollten sie zum Schweigen bringen, aber sie haben sich nicht draußen bringen, rausbringen lassen. Sondern sie haben sich ausgestreckt, sie haben gesagt, Jesus, geh nicht an uns vorüber. Oder so wie die blutflüssige Frau, die gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt. Und egal, was die Menschen sagten oder dachten, sie hat sich einfach durchgedrängt und sie hat das Gewand von Jesus berührt. Und in dem Moment, wo sie es berührt hat, wurde sie geheilt. Und ich glaube, dass genau so heute Jesus hier im Raum ist. Und jeder, der ihn berührt, wirklich mit seinem Herzen einfach durchdringt. Durch all die Gedanken, durch vielleicht auch die Verzweiflung in deiner eigenen Seele. Vielleicht durch das, was Ärzte gesagt haben und was auf dir liegt wie ein Joch. Wo du durchdringst einfach durch all diese Wolken vielleicht um dich herum. Und einfach sagst, Jesus, egal was der oder jener gesagt hat, egal was ich momentan fühle, egal was momentan die Symptome in meinem Körper sein mögen, ich berühre dich, ich berühre dich, ich strecke mich aus nach dir und ich glaube dir und ich vertraue dir, dass du der Herr mein Arzt bist und dass du mich gesund machst. Halleluja, Halleluja. Wer streckt sich so aus hier heute Nachmittag? Oh, komm, streck einfach mal deine Hand aus zu ihm, ganz bewusst, einfach als ein Zeichen, dass du dich ausstreckst nach ihm. Oh, weil seine Salbung zerbricht das Joch und er ist hier, er geht durch die Reihen, um die Jochs zu zerbrechen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das erste, was ich gesehen habe, schon vor 2 Tagen, was Gott tun möchte hier in diesem Gottesdienst, ich habe eine Frau gesehen, es war eine Frau und ich glaube, du bist hier und es ist so, du hast schon seit längerem, du hast massive Probleme und bist auch dadurch geschwächt durch eine Erkrankung der Verdauungsorgane. Und es liegt wie ein Joch auf deinem Leben. Aber du hast zu Jesus gerufen und die Bibel sagt, er bricht das Joch. Okay, wen betrifft das? Das ist eine Erkrankung deiner Verdauungsorgane und es hat dich auch geschwächt oder schwächt dich immer wieder. Und das ist wie ein Joch auf deinem Leben, aber du hast zu Jesus gerufen und hast gesagt, Jesus, berühre mich. Er bringt Heilung in deinen Körper. Wen betrifft es? Streck einfach kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Bei dir? Okay. Du bist eine Frau. Bei dir, oder? Bei dir auch. Okay. Ah, nee, bei ihm. Okay. Ich hatte eine Frau gesehen, speziell. Dann komm du her. Komm du her. Halleluja. Aber er berührt auch Männer. Amen. Er liebt auch Männer. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wie nennt sich die Krankheit? Das weiß ich nicht. Diese Verdauungsprobleme. Die 10 Jahre. Okay. Leg einfach deine Hand auf deine Verdauungsorgane. Halleluja. Bei dir ist es auch. Bei dir ist das Problem auch. Komm einfach, stell dich nebendran. Du bist zwar ein Mann, aber du darfst trotzdem geheilt werden. Leg einfach deine Hand drauf. Leg einfach deine... Nee, dann nicht. Dann nicht. Also entweder Hand drauflegen und dann beten oder genau, dann leg du deine Hand drauf. Okay. Halleluja. Okay, leg einfach deine Hand drauf. Leg einfach deine Hand drauf auf die Stelle. Genau. Okay. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Jesus gesandt hast, ja. Gemäß deinem Wort, um die Jochs zu zerbrechen. Jesus, du hast gesagt vor 2000 Jahren, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, das Gnadenjahr Gottes. Und so sage ich jetzt in dem Namen Jesus, ich rufe jetzt über dir aus, dass das Gnadenjahr Gottes, die Gnadenzeit ist nicht ein natürliches Jahr von 365 Tagen, sondern eine neue Zeit verkündige ich jetzt über deinem Leben. Eine neue Zeit über deinem Leben, wo es bisher geprägt war durch diese Schmerzen, durch diese Jahre der Probleme. Da verkündige ich heute eine neue Zeit. Ich sage, das Gnadenjahr Gottes hat begonnen. Und in dem Namen Jesu Christi zerbrechen wir jetzt diese Jochs. Wir zerbrechen diese Jochs, die der Feind auf ihre Körper gelegt hat, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke, Vater, für deine Kraft. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich sage jetzt, jede Entzündung, jede Unruhe, alles, was nicht da hineingehört, löst sich auf. In Jesu Namen. Kommt heraus jetzt. In Jesu Namen. Oh, sei frei und los. In Jesu Namen. Oh, der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Jemand anders ist hier. Das ist, glaube ich, ein Mann. Und du hattest noch nicht vor langer Zeit, vor kurzer Zeit, du hattest einen Bandscheibenvorfall. Und du bist eigentlich stark und kräftig, aber das hat dich wirklich runtergehaut. Und du hast deswegen Einschränkungen, dieser Bandscheibenvorfall in deinem Körper. Gott möchte dich heilen. Halleluja. Durch die Wunden Jesus seid ihr geheilt. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Nehmt es in Anspruch. Stellt euch da drauf. Wer ist der Mann mit dem Bandscheibenvorfall? Wer ist der Mann mit dem Bandscheibenvorfall? Ich bete nur für die Dinge, die ich aufrufe gerade. Wer ist der Mann mit dem Bandscheibenvorfall? Du hast Frau mit dem Bandscheibenvorfall. Okay, also die Diskriminierung geht in beide Richtungen nicht. Also Gott kann auch Frauen heilen. Aber ich glaube, dass auch ein Mann da ist. Du darfst gerne nach vorne kommen. Aber ich glaube, dass auch noch ein Mann da ist und mit dem Bandscheibenvorfall. Du hast dadurch Einschränkungen. Trau dich einfach, wenn dich das betrifft. Vielleicht kannst du es nicht richtig bewegen oder so. Komm einfach nach vorne. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Gott möchte dich heilen. Halleluja. Okay. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, ja, du kannst schlecht laufen. Das kommt von diesem Bandscheibenvorfall? Teil. Und Knie hast du auch Probleme. Okay. Und wann war der Bandscheibenvorfall? Im April und im Juli nochmal. Okay. Und diese Lendenwirbelsäule? Ja. Okay. Pass auf. Die Kraft Gottes, oh, geht gerade jetzt schon durch meine Hand, in deinen Körper hinein, in Jesu Namen, durch deinen Arm und durch die Wirbelsäule, jetzt von oben bis unten und hinein in diese Bandscheiben. Und in dem Namen Jesu Christi befehle ich jetzt diesen Bandscheiben, an den Ort Gottes zu kommen, an den Ort der Schöpfungsordnung Gottes, da wo er hingehört. Bandscheiben, begebt euch an den Platz in Jesu Namen, da wo er hingehört, in dem Namen Jesu Christi. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen, jetzt. Sämtliche Wirbel, Nerven, Bänder, Muskeln, befehle euch jetzt an euren Platz. Ah, wo Nervenreizung war, auch was reingezogen hat, auch bis in die Beine, in Jesu Namen, gestoppt jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Gottes Kraft ist auf dir, Gottes Kraft ist auf dir. Lass ihn wirken, lass ihn wirken. Halleluja, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ja, auch das Knie nehmen wir einfach mit rein, okay? In Jesu Namen. Wir befehlen auch diesem Knie jetzt, dass es in die Ordnung Gottes kommt. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich befehle auch jedem Trauma durch die Schmerzen jetzt, dass es deine Seele verlässt. Jedes Trauma, das auch auf den Nervenzellen gespeichert ist, in dem Namen Jesus. Oh, sei frei und los davon jetzt. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, Halleluja. Halleluja. Er tut sein Werk. Halleluja. Preist den Herrn, pass mal auf. Gott hat dich berührt. Mach mal etwas für mich. Beug dich einfach mal nach vorne. Beug dich einfach mal nach vorne. Ja? So, einfach nach unten mit den Armen. Genau. So, ja, okay. Und geh nochmal hoch. Geh wieder hoch. Okay. Wie fühlt sich das jetzt an? Ist leichter. Ja? Halleluja. Geh nochmal runter. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, Amen. Wow, Halleluja. Und nochmal hoch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Göttliche Ordnung frei in Jesu Namen. Was das Knie auch das Problem gemacht hat, das Knie, in Jesu Namen. Danke, Vater, dass sämtliche Knorpelsubstanz, die sich irgendwie aufgelöst hat, in Jesu Namen, dass sie wieder sich neu bildet, Herr. Herr, wo Knochen auf Knochen war, setze ich jetzt frei, dass es frisch geschmiert wird jetzt. Die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wollen wir mal ein bisschen laufen? Ja. Halleluja. Okay, komm, laufen wir mal ein bisschen. Halleluja. Laufen wir mal ein bisschen. Come on. Ja, ja, ja. Come on. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Dreh mal um. Dreh mal um. Wie ist es denn mit den Schmerzen? Du hattest ja Schmerzen gehabt. Keine Schmerzen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Weder im Knie noch in der Wirbelsäule. Keine. Ja? Halleluja. Im Knie noch ein bisschen? Im Knie noch ein bisschen, okay. Aber in der Wirbelsäule nicht mehr, dann gehen wir da nochmal drauf. In Jesu Namen, danke, Vater, für komplette Wiederherstellung. In Jesu Namen. Jesus. Beweg mal das Knie so nach oben. Lass mal so nach oben, genau. Ja. Oh, danke, Jesus. Jedes Trauma auch von den Schmerzen der Vergangenheit fällt ab von dir. In Jesu Namen. Beweg mal das andere Knie. Das kannst du ja normal bewegen. Ja. Okay, jetzt nochmal das rechte. So, ah ja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Merkst du es? Halleluja. Amen. Darfst du wieder hinsetzen. Halleluja. Jesus ist gut. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe noch jemanden gesehen, und zwar hier in dem Bereich. Und da ist so, du hast wie Probleme auch teilweise mit dem Laufen. Und es kommt durch eine Hüftdysplasie. Also eine Fehlstellung der Hüfte. Ist da jemand? Du hast eine Fehlstellung der Hüfte. Bei dir, komm her. Halleluja. Danke, Jesus. Mhm. Hier zu mir. Genau, am besten. Halleluja. Ist es von Kindheit an, die Fehlstellung in der Hüfte? Ja. Okay. Das heißt, die eine Hüfte ist höher als die andere. Mhm. Und hast Schmerzen auch? Aktuell auch? Jetzt geht's. Aber wie so auf der Skala von 1 bis 10, wie hoch wäre der Schmerz, wenn 10 das Stärkste wäre? 3. Du bist schon gewohnt. Sein ganzes Leben lang hast du schon Schmerzen. Okay. Das heißt, es sind immer so latente, leichte Schmerzen beim Laufen. Mhm. Auch mit dem Rücken, durch die Fehlstellung der Hüfte. Das zieht dann nach oben und so weiter. Jetzt pass auf, wir machen Folgendes. Wir nehmen mal hier diesen Stuhl und du darfst ihn mal hier auf diesen Stuhl setzen. Ups. Setz ihn mal auf diesen Stuhl. Ups. Können wir noch einen zweiten Stuhl haben, wo ich mich dann, genau, so, genau. Okay, und du darfst mal die Beine aus, also setz ihn mal ganz nach hinten in den Stuhl, ganz nach hinten rein. Genau, so. Und gib mir mal die beiden Beine. So, ausgestreckt, genau, das andere auch. Oh ja, da sieht man es ganz deutlich, die Verschiebung, die Fehlstellung. Ja. Hier ist der eine Knöchel, da ist der andere Knöchel, kannst du es sehen. Ja. Das Bein ist praktisch kürzer, das ist nicht der Knochen vom Bein, sondern es ist die Fehlstellung der Hüfte. Ja. Das ist kürzer. Also es sind bestimmt 2 Zentimeter Unterschied, du kannst es sehen hier. Ja. Da ist der eine Knöchel, da ist der andere Knöchel. Jetzt pass auf, was Gott tut. Er ist ein kreativer Gott. Amen. Er hat dich geschaffen ursprünglich mit einer perfekten Hüfte, mit perfekter Stellung. Als dann du im Mutterleib gezeugt wurdest, kam der Sündenfall mit drüber und da ist dieser Defekt mit reingekommen, der diese Hüftdysplasie bewirkt hat. Aber Jesus kam, um uns zu erlösen. Und das ist die Kraft des Evangeliums, die einfach die Werke des Teufels zerstört, heißt es in der Bibel. Und Vater, in dem Namen Jesu Christi nehme ich jetzt Autorität über diese Fehlstellung der Hüfte. Und ich sage jetzt, so wie diese Hüfte im Himmel steht, oh ja, ich spüre schon, wie es passiert, du merkst es auch, ja. Halleluja. So wie diese Hüfte im Himmel steht, so kommt sie auch hier auf der Erde in die Ordnung Gottes jetzt, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich befehle jetzt, oh, es ist schon passiert, Halleluja, siehst du es? Siehst du es? Hier ist der eine Knöchel, da ist der andere Knöchel. Halleluja. Befehle jetzt in dem Namen Jesus auch sämtliche Schmerzen, sämtliche Muskeln in die Ordnung Gottes zu kommen, Bänder, Sehnen, Nerven in die Ordnung Gottes zu kommen, in Jesu Namen. Hüfte komplett in die Ordnung Gottes, in Jesu Namen. Und alles, was in Mitleidenschaft gekommen ist durch Abnutzung in der Wirbelsäule, spreche jetzt Regeneration da hinein, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Ich habe nicht gezogen oder irgendwas, oder? Na, aber jetzt sind sie gleich lang. Amen. Preist den Herrn. Steh mal auf. Halleluja. Und jetzt lauf mal ein bisschen. Lauf einfach mal ein bisschen. Halleluja. Und komm wieder zurück. Wie fühlt sich das an? Ich weiß es noch nicht. Du hattest gesagt, du hattest vorher leichte Schmerzen. Okay, wie ist es denn jetzt? Du merkst, dass dein Körper sich neu ausrichtet. Kann man das Mikro da auch anmachen? Du merkst, dass dein Körper sich neu ausrichtet. Das heißt, du merkst, dass es da gerade wird. Dann pass mal auf, dann müsstest du einfach noch mal ein bisschen laufen. Dann lauf noch mal ein bisschen, damit das alles voll sich hier... Ja, ja. Aber sie läuft anders als vorher. Vorher hat man es von Weitem gesehen, die Fehlstellung. Okay. Du musst darauf achten, dass du dir bewusst machst, dass du jetzt gerade bist. Das heißt, dass du nicht wieder in die alte Haltung gehst. Das ist wichtig, okay? Ich merke halt, dass ich das jetzt gerade... Du merkst, dass sich das einreguliert, genau. Okay. Danke, Vater, für dein Wirken. Danke, Vater, für dein Wirken. Wir versiegeln es in Jesu Namen. Jesus hat dich erlöst von der vererbten Hüftdysplasie in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.net. Das war mein Gebet. Warte mal, gib mir das Mikro. Das tut gar nicht. Achso, da unten muss man es anmachen. Okay, jetzt. Okay. Ich habe zu Gott gebetet, schon seit langem, dass ich gerne meine Hüftdysplasie von ihm geheilt bekomme, weil ich habe das als kleines Kind, ich hätte eigentlich eine Spreizhose tragen müssen und habe aber damals keine bekommen. Meine Mutter konnte nicht so gut Deutsch und die hat das irgendwie mit den Ärzten, ist das irgendwie verloren gegangen. Ja. Und da wurde das vor Jahren, ich hätte das operieren lassen müssen und ich habe mich aber dagegen entschieden. Ich habe aber gesagt, Herr, ich möchte, dass du das heilst. Amen. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wir glauben ihm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich hatte noch einen Eindruck gehabt, und zwar ist jemand hier und du hast schon seit einigen Jahren, stellst du fest, dass zum einen so ein Kribbeln in deinen Fingern ist, zum anderen, dass die Kraft in deinen Fingern nachlässt. Wahrscheinlich ist es ein Karpaltunnel-Syndrom, dass hier die Nerven abgedrückt sind. Du hast nicht mehr diese volle Kraft in deiner Hand und in deinen Fingern. Das hat sich so graduell verschlechtert. Ich weiß nicht, ob du schon beim Arzt warst und er das diagnostiziert hat, aber auf jeden Fall, wen betrifft es? Du hast dieses Problem da innen bei dir. Komm her. Halleluja. Danke, Jesus. Genießt ihr es? Halleluja. Preist du da. Was ist bei dir? Hat der Arzt irgendwas diagnostiziert, oder? Also ich habe das schon länger. Ich hätte an beiden Handgelenken schon operiert werden können. An beiden? Mhm. Ja. Aber es hat sich wieder gegeben, weil ich gedacht habe, es kam von der Wirbelsäule und es ging auch immer besser. Ja. Aber es wird jetzt immer schlimmer. Ich habe früh, meine Hände sind eingeschlafen, ich kann keine Faust machen. Aha. Ich habe hier schon, ich kann mit einem Frühstückslöffel, wenn ich das Müsli rühre, kann ich gar nicht mehr rühren. Okay. Ich habe in der rechten Hand und auch die linke Hand und es ist alles wie taub und verspannt und keine Kraft in den Händen. Okay. Pass mal auf, lass es uns mal testen, wie viel Kraft du hast. Mach mal mit deinen Fingern so, mit den beiden Fingern zusammen und tu mal so fest, du kannst, geh dagegen halten, okay? Okay, ja, ein bisschen Kraft hast du schon. Jetzt mal auf der anderen Seite. So, auch so fest, du kannst dagegen halten, okay. So mäßig, ja? So ein bisschen Kraft, aber... Ja, aber du wirst gleich sehen, das wird gleich nochmal anders sein, weil normalerweise ist es so, dass man... Dass du gar nicht rausrutscht. Ja. Das heißt, da ist schon etwas abgedrückt und deswegen hast du diese Empfindungsstörungen. Und Vater, in dem Namen Jesus, wow. Uiuiui. Was ist denn das? Danke, Heiliger Geist. Dass du diese gesamte Wirbelsäule in die Ordnung Gottes bringst, Herr, sämtliche Sehnen, Nerven, Bänder. Ich mache gar nichts, gell? Ich kann nichts dafür. Nicht, dass er sagt, hey, ich habe sie hypnotisiert oder irgendwas, nein. In Jesu Namen, ich befehle jetzt, auch den Karpaltunneln sich zu öffnen, in dem Namen Jesus, sämtlichen Nerven normal zu leiten, der Kraft zurückzukommen in die Hände, der Bewegungsfähigkeit zurückzukommen in die Hände, gerade jetzt, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Jesus. Okay, sind wir fertig? Mal gucken, ich muss Gott so lange wirken lassen, wie er wirken will. Amen. Okay, jetzt pass auf, jetzt mach nochmal genau das Gleiche mit der Hand. So, jetzt geht er gegen. Guck mal. Seht ihr den Unterschied? Was habe ich gesagt? Andere Seite. Okay, machen wir das Gleiche. Seht ihr? Halleluja. Amen. Amen. Bis es Schmerzen, alles gut? Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Come on. Halleluja. Oh, Gott ist gut, ihr Lieben. Halleluja. Gib mal Jesus die Ehre. Come on. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich hatte noch etwas gesehen, und zwar ist jemand hier und du machst dir Sorgen über ein Kind, das vielleicht nicht hier ist, aber vielleicht auch hier ist, ich weiß nicht, aber du machst dir Sorgen um ein Kind, das kann dein Kind sein oder dein Enkelkind, also auf jeden Fall eine nahe Verwandtschaft, und du machst dir Sorgen drum, weil irgendwie die Gefahr besteht oder der Verdacht oder die Angst besteht, was mit Autismus, dass da was mit Autismus sein könnte. Und Gott möchte dein Kind berühren oder dein Enkelkind berühren. Wen betrifft es? Ist es jemand, kann jemand damit was anfangen? Da hinten sehe ich Bewegung. Okay. Ist es mit dem jungen Mann? Okay. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo. Grüß dich. Hallo. Ist bei ihm dieser Verdacht in Bezug auf Autismus, oder? Nee, diesen Verdacht, genau. Also diese Angst. Ja. Okay, die Diagnose ist noch nicht klar. Genau sowas hatte ich gesehen. Es war noch nicht klar, aber da ist diese Sorge und da ist diese Angst. Okay, gut. Okay, er hat ein bisschen Angst vor mir, ja. Macht nichts. Okay, pass auf. Nein, wir beten für den Jungen, weil das war das, was Gott gesagt hat. Okay? Hast du Angst vor mir? Ne? Er hat keine Angst. Nee. Okay. Wenn du keine Angst hast, wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Guachesar. Okay. Darf ich dir die Hand auflegen und für dich beten? Nee. Okay, komm. Oh, Vater. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen jungen Mann. Und Herr, wo es diese Ängste gab und wo es diese Störungen gab, Herr, da danke ich dir, Herr, dass du mit deinem Frieden kommst, Herr. Herr, dass du auf diese ganze Familie kommst und dass du göttliche Ordnung in dieser ganzen Familie bringst, Herr. Und in dem Namen Jesus segne ich diesen Jungen, Herr. Herr, dass er seine Bestimmung erfüllt, dass er seinen Weg geht und alles, was an engstem Raum gestanden ist, wir brechen das in dem Namen Jesus. Und wir sagen in dem Namen Jesus, er wird sich gesund entwickeln, er wird sich stark entwickeln und er wird das Vollmaß seiner göttlichen Bestimmung erfüllen. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Und ich segne euch. Du bist der Papa, ne? Nee? Da ist der Papa. Okay. Auch gut. Was bist du? Der Onkel? Freund. Okay, du bist der Papa. Und du bist die Mama? Okay. Papa, komm mal her. Halleluja. Bet für euch. Bet für euch. Die ganze Familie. Und du kriegst Mitgebet. Ist alles gut. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese ganze Familie, Herr. Danke, Herr, dass du sie heute mit deiner Liebe berührst und dass du mit deiner Liebe Raum gewinnst in dieser Familie wie nie zuvor, Herr. Herr, dass dein Reich kommt, Herr, und dein Wille geschieht, Herr. Wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Herr, danke, Herr, dass Frieden einzieht, Herr, in die Beziehungen, Herr. Danke, Herr, dass Gesundheit einzieht in sie alle, Herr. Danke, dass du sie als ganze Familie segnest und dass du sie zu einem Zeugnis machst, Herr. Für dich und für deine Liebe, Vater. Oh, du hast sie geliebt. So wie es heißt in Jeremia, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade und Güte. Er hat euch zu sich gezogen, auch heute noch mal ganz neu und noch mal tiefer als je zuvor, weil er euch so sehr liebt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Gebt mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Dürft euch wieder hinsetzen. Halleluja. Danke, Jesus. Ihr dürft Platz nehmen. Ihr dürft einfach alle Platz nehmen. Gebt mir Jesus die Ehre für das, was er was er tut. Halleluja. Danke, Jesus. Er wird noch weitere Dinge auch konkret tun bei einzelnen Menschen. Du, auch während ich jetzt einfach das Wort Gottes predige, kannst du geheilt werden. Ja? Wirst du geheilt, das haben wir schon so oft erlebt. Auch während der Botschaft Leute plötzlich merken, wow, die Schmerzen sind weg. Oder ich höre wieder auf meinem Ohr, wo ich vorher nicht richtig gehört habe. Plötzlich ist die Hörfähigkeit wieder da. Was auch immer, Gott ist hier. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist hier. Weil das ist das Entscheidende. Gott ist hier. Gott ist hier. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte ganz einfach beginnen heute Nachmittag. Ganz basic sozusagen. Ich möchte einfach beginnen mit dem Evangelium. Und das Evangelium, und das muss man manchmal dazu sagen, das Evangelium ist nicht einfach ein Bibeltext aus einem der Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, sondern das Evangelium ist die frohe Botschaft vom vollbrachten Werk Jesu Christi durch das Kreuz, durch die Auferstehung und bis zu seiner Verherrlichung zur Rechten des Vaters. Jesus ist durch all diese Dinge stellvertretend für uns gelaufen und als er sagte, es ist vollbracht, da war es nicht nur für ihn vollbracht als der Mensch Jesus Christus, Mensch und Gott gleichzeitig, es war nicht nur vollbracht für ihn, als er starb am Kreuz, sondern es war vollbracht auch für uns, weil alles, was er tat, tat er stellvertretend für uns. Er starb stellvertretend für unser altes Leben unter der Macht der Sünde. Er starb stellvertretend für unser altes Leben unter der Macht des Todes. Und er stand stellvertretend wieder auf aus den Toten, um uns ein neues Leben zu geben. Und er ist aufgefahren zur Rechten des Vaters, stellvertretend für uns, damit wir in Christus, wie Paulus es sagt, versetzt sein können an himmlische Orte. Amen. Das ist das Evangelium. Du kannst es auch so zusammenfassen. Ich fasse es ganz gern so zusammen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, in der Herrlichkeit des Vaters, wurde zu einem Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, damit wir alle, jeder, der an ihn glaubt, die wir Menschensöhne oder Töchter waren außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, damit wir zu Menschensöhnen würden in der Herrlichkeit des Vaters. Deswegen hat Jesus sagen können, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das heißt, durch das stellvertretende Werk von Jesus Christus ist denen, die an ihn glauben, dieselbe Substanz zuteil geworden, die in Jesus war, als er hier über diese Erde ging und die in Jesus immer noch ist, jetzt zur Rechten des Vaters. Also die Substanz des Himmels. Und dieses Evangelium, ich habe es am Anfang schon gesagt, es ist die Kraft Gottes zum Heil jeden, der daran glaubt. Und dieses Evangelium ist die letzten 2000 Jahre immer wieder gepredigt worden, aber immer wieder auch entweder nicht gepredigt oder nur unvollständig gepredigt worden oder überlagert worden, einfach durch religiöse Rituale und bloße religiöse Formen, sodass die Kraft teilweise verloren gegangen ist. Aber wenn tatsächlich dieses volle Evangelium wieder neu bewusst wird, der Kirche wieder neu bewusst wird, dann kommt damit auch wieder dieselbe Kraft. Amen. Und Paulus betet darum und damit möchte ich beginnen, die Bibelstelle möchte ich aufschlagen als erstes. Paulus betet darum in Epheser 1, er betet für die Kirche, er betet in dem Fall für die Epheser speziell, aber nicht nur, sondern letztendlich dadurch, dass es in der Bibel aufgeschrieben ist, es ist ein Gebet für uns alle, es ist ein Gebet für die Kirche Jesu Christi, es ist ein Gebet für den Leib Christi und er betet und er sagt in Epheser 1, Vers 16, ich lese ab dem zweiten Teil des Verses, er sagt hier, ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist das Erste, was er betet. Mit anderen Worten, er betet darum, dass Gott uns die Augen öffnet, weil das ist so wichtig. Die Kirche braucht geöffnete Augen in Bezug auf Jesus Christus. Wer er ist, was er getan hat, was es bedeutet, dass er stellvertretend für uns durch dieses Erlösungswerk durchgegangen ist. Er betet, dass wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst haben. Dass wir ihn erkennen als unseren Erlöser. Dass wir ihn erkennen als unseren Heiler. Dass wir ihn erkennen einfach als den, der uns in die Herrlichkeit des Vaters zurückgenommen hat, ja, die uns verloren gegangen ist durch den Sündenfall. Aber ganz am Anfang, als Adam und Eva im Paradies waren, ja, da war die Herrlichkeit Gottes um sie herum, die Luft, die sie geatmet haben. Ich meine, hier in der Rhön habt ihr auch schon ganz gute Luft, aber im Paradies, die Luft, die sie da geatmet haben, das war die Luft der Herrlichkeit Gottes. Und es war nicht nur ihre natürlichen Lungen, die sich vollgesaugt haben mit dieser Herrlichkeit Gottes, sondern es war ihr Geist, der sich vollgesaugt hat. Und deswegen konnten sie nicht sündigen und deswegen konnten sie auch nicht sterben und deswegen konnten sie auch nicht krank werden. Weil in der Herrlichkeit kann sich Krankheit nicht halten. Amen. In der Herrlichkeit kann sich Belastung, können sich dämonische Mächte, kann sich Finsternis nicht halten. In der Herrlichkeit ist Freiheit. Amen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Und Paulus betet, dass unsere Augen geöffnet werden. Er betet weiter. Er sagt hier, ich lese jetzt Vers 18. Er sagt hier weiter, er sagt, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wer sind die Heiligen? Das ist auch so eine wichtige Frage. Der Papst hat jetzt gerade wieder jemand heilig gesprochen. Aber weißt du, die Heiligen gemäß der Bibel, und ich meine, es ist okay, dass die Kirche Vorbilder hat und so weiter, an denen man sich orientieren kann, aber letztendlich ist es so, Jesus Christus hat vor 2000 Jahren das Erlösungswerk vollbracht, um aus unheiligen Menschen heilige Menschen zu machen. Das heißt, für Gott ausgesonderte Menschen. Jeder, der an Jesus glaubt, ist dadurch geheiligt. Paulus sagt, Jesus wurde euch zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Amen. Mit anderen Worten, er hat uns heilig gemacht. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist heilig. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, das ist die Voraussetzung, okay? Wenn Jesus in dir lebt, dann bist du heilig. Und wenn du heilig bist, dann betet Paulus für dich. Er betet, dass Gott dir erleuchtete Augen des Herzens gibt, damit du erkennst, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in dir als einem Heiligen ist. Er betet, dass du erkennst, Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Also welche Kraft tatsächlich durch den Leib Christi, durch die Kirche eigentlich fließt, welche Kraft eigentlich in ihr wirksam ist. Also die Kirche muss aufwachen zu einem Bewusstsein dieser Kraft, zu einem Bewusstsein dieser Wirksamkeit, zu einem Bewusstsein dieser Herrlichkeit. Darum betet er. Er betet, dass wir erkennen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und jetzt definiert das nochmal ganz genau, welche Kraft in uns wirksam ist. Welche Dimension auch diese Kraft hat, die in uns wirksam ist. Welche Dimension die Kraft ist, die heute Nachmittag hier wirksam ist. Halleluja. Interessiert euch das? Er definiert es in Vers 20 und er sagt da, diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Das heißt, die Kraft, die im Leib Christi jetzt wirksam ist, die Kraft, die an uns, den Glaubenden, wirkt, ist dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, es ist die Kraft, die den Tod entmachtet hat, zerbrochen hat und diesen toten Körper wieder zum Leben gebracht hat, den Geist von Jesus wieder zurück in den Körper gebracht hat und ihn von den Toten auferstehen ließ. Wie von euch würden sagen, dass das eine starke Kraft ist? Ja. Halleluja. Es ist die stärkste Kraft, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Es gibt keine stärkere Kraft als die, die die Toten auferweckt. Wir haben in unserem Dienst bei Glory Life haben wir die letzten Jahre ein paar wirkliche, echte Totenauferweckungen erlebt. Ich glaube, 8 insgesamt bis jetzt, wo Menschen wirklich tot waren, Kinder oder Erwachsene, medizinisch, klinisch tot waren und dann wieder zum Leben gekommen sind. Das passiert auch heute noch. Aber Jesus war der Erstgeborene, sagt die Bibel. An Jesus hat der Vater diese Kraft demonstriert. An Jesus hat der Vater demonstriert, welche Macht ihm gegeben ist, nämlich die Toten aufzuerwecken. Und er hat sie wirksam werden lassen an Christus oder in Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Mit anderen Worten, er hat diese Kraft, oder er hat durch diese Kraft, hat er Jesus hoch über jede andere Kraft gesetzt. Das heißt, im Namen Jesus ist die Macht und die Kraft, die Macht jedes anderen Namens außer Kraft zu setzen. Ich meine, wenn du mal beim Arzt warst und er dir eine Diagnose gegeben hat, die dich schockiert hat, dann weißt du, welche Macht zum Beispiel im Namen einer Krankheit ist. Wenn dir jemand sagt, sie haben Krebs oder wenn dir jemand sagt, sie haben, keine Ahnung, MS oder was auch immer oder sonst irgendwas, da merkst du erstmal, was für eine Power teilweise in diesen Worten ist, welche Macht, welche negative Macht in diesen Namen ist. Aber weißt du, Paulus betet, dass wir geöffnete Augen des Herzens haben, dass die Macht, die im Leib Christi wirksam ist, dass sie weit über jeder Kraft von jedem Namen, der hier auf der Erde oder unter der Erde oder in diesem Zeitalter oder im zukünftigen genannt werden kann. Amen. Die Macht des Namens Jesus, die Macht seiner Kraft ist stärker. Sag mal, seine Macht ist stärker. Halleluja. Und jetzt kommt's, Vers 22. Jetzt sagt er nämlich, und alles hat er, also Gott, seinen Füßen, also den Füßen von Jesus, unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Haupt, ja, Kopf, Jesus, sein Leib, die Gemeinde. Und jetzt sagt er, dieser Leib ist, ich füge das ein, weil das ist der Zusammenhang, sein Leib ist nämlich die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wie viele von euch würden zustimmen, wenn ich sagen würde, dasselbe Blut, das durch deinen Kopf fließt, fließt auch durch deine Hüfte oder durch deinen Fuß bis hin zum kleinen Zehen? Wie viele von euch würden zustimmen, dass es das gleiche Blut ist? Amen. Wie von euch würden zustimmen, dass du nicht eine Sekunde überleben könntest oder vielleicht 2 Sekunden höchstens überleben könntest, wenn nur ein Blatt Papier zwischen deinem Kopf und deinem restlichen Körper passen würde? Amen. Wenn da irgendwas dazwischen passt, zwischen deinem Kopf und deinem restlichen Körper, dann bist du tot. Amen. Jetzt sagt aber die Bibel, Jesus ist das Haupt und wir, die Gemeinde, der Leib Christi, die Kirche, wir sind sein Leib. Das heißt, genauso wie dein natürlicher Körper verbunden ist mit dem Kopf, genauso ist der Leib Christi, die Kirche Jesu Christi, verbunden mit dem Haupt, nämlich mit Jesus. Das heißt, mit anderen Worten, wenn durch deinen unteren Bereich des Körpers das gleiche Blut fließt, die gleiche Substanz fließt, wie es durch deinen Kopf fließt, dann fließt durch den Leib Christi auch die gleiche Substanz, die durch das Haupt fließt, und das ist Jesus Christus persönlich. Amen. Könnt ihr sehen? Das Logo, oder? Halleluja. Amen. Die gleiche Substanz, die durch das Haupt geht, geht auch durch den Leib. Halleluja. Danke, Jesus. Wenn jetzt Jesus vor 2000 Jahren über diese Erde gegangen ist und du siehst ihn ja da und wenn du in die Kirche gehst, kriegst du die Geschichten vorgelesen oder werden immer wieder erzählt, du hast vielleicht schon mal in der Kinderkirche gehört, all diese Geschichten von den Wundern, die Jesus getan hat, all diese gewaltigen Wunder, die Jesus getan hat. Ja? Wenn du dich daran mal erinnerst, was Jesus so alles getan hat, ja? Dann musst du dir bewusst machen, hey, dieselbe Substanz, die durch Jesus damals all diese Wunder bewirkt hat, fließt heute, heute genauso wie vor 2000 Jahren, auch durch den Leib. Also wo fließt sie durch? Durch uns. Amen. Durch die Kirche, durch diejenigen, die mit Jesus verbunden sind, durch diejenigen, die glauben. Deswegen hat Jesus gesagt, diejenigen, die glauben, sie werden die gleichen Dinge tun, die ich tue und noch größere darüber hinaus. Weil ich zum Vater gehe, hat er gesagt. Ja, er geht zum Vater, um sozusagen uns die Bahn hier auf der Erde zu überlassen. Damit wir jetzt, und das haben die Jünger gemacht, als Jesus in den Himmel ging, haben einfach die Jünger weiter das gemacht, was Jesus vorher getan hat, als er mit ihnen war. Sie haben weiter die Kranken geheilt, sie haben weiter die Toten auferweckt, sie haben weiter Gebundene befreit, sie haben weiter das Evangelium verkündet, sie haben einfach das weitergemacht, was Jesus vorher gemacht hatte. Und sie haben gesehen und erlebt, hey, die gleiche Kraft, die durch Jesus geflossen ist, als er körperlich hier anwesend war, diese selbe Kraft fließt jetzt durch uns und wird durch uns wirksam, wo immer wir hingehen. Amen. Und Paulus betet darum, dass sich die Kirche, dass sich der Leib Christi immer wieder neu dieser Realität bewusst wird. Weil das ist der Schlüssel. Weißt du, das ist der Schlüssel, dass eben es nicht mehr länger so ist. Und das ist eben genau das, was durch, ich sag mal, durch religiöse Deckelung passiert, durch, ich sag mal, durch einfach durch Ersetzen des eigentlichen Evangeliums durch äußere Formen nur, es passiert es, dass du diese ganzen Geschichten, die du in der Bibel liest, von dem, was Jesus getan hat, dass du denkst, wow, ist ja der Hammer, was Jesus getan hat. Aber klar, das war ja auch Jesus, der konnte das. Ja, der konnte zum Beispiel 5000 Männer plus Frauen plus Kinder speisen mit 5 Broten und 2 Fischen. Ja, während er es einfach ausgeteilt hat, hat sich es vermehrt. Wow, das konnte Jesus. In dem war irgendwie eine besondere Substanz, dass das ging. Aber ich sag dir was, es geht heute genauso. Wo geht's? Durch sein Leib, der verbunden ist mit dem Haupt. Er und der Leib sind eins. Das heißt, er tut heute genau die gleichen Dinge durch uns. Wir haben so Dinge schon erlebt, wir haben bis dahin, dass sich Brot vermehrt hat, tatsächlich. Wir haben erlebt, Leute haben bei uns erlebt, dass sich Fleisch vermehrt hat, alle möglichen Sachen. Svetlana, sie sitzt gerade hier, die hat Fleischvermehrung zum Beispiel erlebt. Ja? Neulich hat man jemanden, der hat Holzvermehrung erlebt, als er sein Holz gespalten hat. Und waren 8 Kubikmeter, hat er geschrieben, aus Österreich, einer, unser Glory-Host-Leiter. 8 Kubikmeter Holz gespalten, dann hat er es aufgeschichtet und dann waren es 18 Kubikmeter. Ich meine, du kannst jetzt sagen, okay, da waren Zwischenräume dazwischen und so weiter. Ja gut, also sagen wir mal, lass es 1,5-mal so viel sein. Dann, aber 18 Kubikmeter aus 8, das ist schon enorm, ja. Ist nicht schlecht. Weißt du, dieselben Dinge passieren heute. Wir hatten mal eine Frau, die ist zu uns zum Gottesdienst gefahren und hatte kein Benzin mehr in ihrem Tank. Oder der Tank war im Prinzip leer. Sie fuhr los und sah, wow, der Tank ist eigentlich leer. Ich müsste eigentlich tanken, aber sie wollte nicht zu spät zum Gottesdienst kommen. Also hat sie gebetet und hat gesagt, Herr, lass mich gut ankommen. Da macht, dass ich nicht stehen bleibe. Und bei der Gemeinde damals, wo wir damals die Gottesdienste hatten, da war eine Tankstelle direkt dran, hat sie gesagt, dann gehe ich da tanken. Und sie ist hingefahren und dann wollte sie tanken und dann sieht sie, oh, die Tanknadel ist wieder zurückgeschwenkt. Der Tank war, ich weiß nicht mehr genau wie, aber halb voll, glaube ich, oder sowas, war der Tank plötzlich wieder. Und dachte sie, wow, ist interessant, hat nicht getankt. Die nächsten Monate ist sie immer mit derselben Tankfüllung weitergefahren, über Monate hinweg, und die Tanknadel blieb immer an der gleichen Stelle. Amen, das ist übernatürliche Vermehrung. Weißt du, gerade in Zeiten von Energiekrise, Gaskrise, Ölkrise und so weiter, wer weiß, was Gott noch alles tut. Amen. Gott kann Dinge übernatürlich vermehren. Gott kann sogar Finanzen übernatürlich vermehren. Wir hatten mindestens 2 Personen, die haben das erlebt. Die waren in so einer Veranstaltung und während dieser Veranstaltung, einmal zum Beispiel eine Frau in Hamburg, die sich sehr um sozial schwache Menschen auf der Straße und so weiter kümmert und selber auch nicht viel Geld hatte, hatte eine finanzielle Not und sie waren so am Wochenende und hat da gebetet, dass Gott einfach da eingreift. Und während des Wochenendes hat ihr irgendjemand Geld überwiesen oder sie weiß gar nicht, wer es war. Sie konnte es nicht nachvollziehen, woher das Geld kam. Jemand hat ihr einfach Geld überwiesen und dann war das Konto wieder gut gefüllt und sie wusste nicht, woher es kam und da hat sie sich schon sehr gefreut. Und das ist schon super. Aber der Punkt war, das ist ähnlich wie mit der Tankfüllung, sie hat die nächsten Monate immer vom selben Konto Geld abgehoben und davon gelebt, aber der Kontostand blieb immer der gleiche. Als ich sie ein halbes Jahr später gefragt habe, hat sie gesagt, der Kontostand ist immer noch der gleiche. Amen. Bist du da dabei? Sagst du, okay, ich empfange es? Oder sagst du, oh nein, das ist mir zu happy? Lieber empfangen, oder? Amen. Verstehst du? Und was ist das? Das ist einfach die Auswirkung derselben Kraft, die durch das Haupt fließt, fließt auch durch den Leib. Dieselben Möglichkeiten, die in Jesus sind, sind auch im Leib. Wir sind einfach nur, du musst dir so vorstellen, der Leib Christi, jedes einzelne Glied, so wie du heute Abend hier sitzt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, hast du heute Abend die Gelegenheit, die Connection zu machen. Weil es ist wichtig, dass du die Connection hast. Ja, weil Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern er wird das ewige Leben haben. Amen. Das heißt, es ist wichtig, dass du die Connection machst mit ihm. Aber wenn du die Connection mit ihm hast, dann ist er das Haupt und du der Leib. Das heißt, jeder einzelne von uns, man könnte so sagen, der Leib von Jesus ist wie ein großer Tausendfüßler. Jeder von uns ist ein Teil davon. Also es ist nicht nur ein Tausendfüßler, das sind 4 Millionen Füßler. Ja? Weil all die Christen, die mit an ihm dranhängen sozusagen, sind Teil seines Leibes. Das heißt, sie repräsentieren ihn hier auf dieser Erde. Sie sind, so sagt Paulus an einer anderen Stelle, sie sind Gesandte anstatt seiner. Das heißt, sie sind hier auf dieser Erde als eine Verlängerung sozusagen seines Körpers im Himmel hier auf der Erde. Dieselbe Herrlichkeit, hat Jesus gesagt, hat er in seinem letzten Gebet, in seinem letzten großen Gebet gebetet zum Vater, Johannes 17, 22, hat gesagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Weißt du, was ist da unmöglich? Es ist grenzenlos. Grenzenlose Möglichkeiten. Du musst dir nur die Geschichten anschauen von Jesus, was er so alles gemacht hat. Also einmal hat Jesus gesagt zu Petrus, hat gesagt, hey, da ist gerade der Steuereintreiber da und wir zeigen ihn jetzt mal, wie wir Steuern zahlen. Und dann hat er, also ich sage es jetzt mit meinen Worten, ich erzähle Geschichte mit meinen Worten, und dann hat er Petrus zum Ufer vom See Genezareth geschickt und hat gesagt, wirf deine Angel aus und der erste Fisch, der reinkommt, den ziehst du raus und dann machst du ihm das Maul auf und da wird da ein Goldstück drin sein. Und damit bezahlst du unsere Steuern. Ist nicht schlecht. Ich bin noch nicht da angekommen, ich zahle immer noch Normalsteuern. Aber weißt du, das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus offensichtlich Dinge an einem Ort erscheinen lassen konnte, so wie er es sagte. Weil ich glaube jetzt nicht, dass der Fisch im See Genezareth da über Tage oder Wochen da mit einem Goldstück im Maul rumgeschwommen ist. Weil er hätte sich wahrscheinlich verschluckt oder wäre wahrscheinlich dran gestorben oder erstickt oder sonst was oder hätte es ausgespuckt. Sondern ich glaube, in dem Moment, wo Petrus den Fisch rauszog, hat sich dieses Goldstück in den Mund materialisiert, weil Jesus es gesagt hatte. Sagst du, ja, Jesus kann sowas. Jesus kann sagen, hey, materialisier dich hier oder materialisier dich dort und es passiert. Aber er sagt dir, wir sind sein Leib. Und Paulus betet, hey, lasst uns erkennen, dass dieselbe Substanz in uns ist. Amen. Ich hatte mal eine Frau, ich war auf einer Konferenz, habe da gepredigt und da war eine andere Predigerin und die hatte ihr iPad dabei, um da die Bibelstellen vorzulesen während ihrer Predigt. Und dann hat sie, nach der Predigt hat sie das iPad in der Garderobe kurz liegen lassen und als sie wiederkam, war das iPad verschwunden. Und dann kam sie völlig aufgelöst in den Sprecherraum, wo verschiedene Prediger waren, ich war auch da, und hat gesagt, mein iPad ist verschwunden, ich hatte es in der Garderobe gelegt, aber es ist verschwunden. Und das war damals gerade die Zeit, als ich so ganz neu wirklich, als sich das Gebet von Paulus so an mir zu erfüllen begann, sage ich mal. Als mir bewusst wurde, hey, wir haben ja wirklich Möglichkeiten, die jenseits von unserem Verstand sind. Und da habe ich einfach zu ihr gesagt, da habe ich gesagt, hey, wir beten jetzt einfach und wir sagen, iPad, materialisiere dich wieder an einem Ort, wo sie das findet. Und das haben wir gebetet und dann ging die Konferenz zu Ende. Und dann hat sie mir ein paar Tage oder ich weiß nicht genau, wann sie es mir erzählt hat, eine Zeit später hat sie mir erzählt und gesagt, sie war Lehrerin von Beruf. Und sie hatte ihr eigenes Büro in der Schule, weil sie da so eine Verwaltungstätigkeit auch hatte. Und sie hat gesagt, weißt du, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Am Montag bin ich zu meiner Arbeitsstelle gegangen, in mein Büro. Und nur ich habe den Schlüssel zu diesem Büro, das war abgeschlossen. Ich bin reingegangen, habe es aufgeschlossen. Und dort auf meinem Schreibtisch lag das iPad noch aufgeschlagen an der Bibelstelle, über die ich gepredigt hatte, an der Konferenz. Ich glaube, da waren ein paar Engel beteiligt. Amen. Oder? Würdet ihr auch sagen? Also aus der Sicht von Jesus kein Thema. Wir machen da manchmal ein Riesending draus und sagen, wow, sowas, das glaubst du doch wohl selber nicht und was auch immer. Also für Jesus ist sowas völlig normal. Wir müssen unser Denken ändern. Amen. Paulus sagt, ändert euer Denken. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Seid in eurem Denken nicht, wie die Welt denkt. Die Welt denkt, ja, das geht nicht, jenes geht nicht und so weiter. Das kann doch gar nicht sein. Alles rational. Ja, weißt du, Gott hat dir einen Verstand gegeben und der ist gut und der ist schön und den brauchst du auch für bestimmte Dinge. Aber ich sag dir, an diesen Punkten musst du manchmal einfach auch deinen Verstand mal zur Seite lassen und sagen, okay, egal wie ich geprägt bin, egal was ich bisher geglaubt habe, aber ich glaube jetzt, was die Bibel sagt und ich glaube diesen Möglichkeiten, die Gott mir durch Jesus gegeben hat. Und ich rechne damit. Amen, wie ein Kind. Ich rechne damit. Ich rechne mit so Dingen, weißt du, ich rechne mit so Dingen, dass Dinge einfach übernatürlich passieren. Ich rechne, weißt du, wenn ich in der Bibel lese, dass Leute übernatürlich von einem Ort an den anderen versetzt wurden, dann sage ich, hey, damit darf ich auch rechnen. Amen. Vielleicht heute Abend, wenn wir nach Hause fahren oder wie auch immer. Verstehst du? Ändert euer Denken, sagt Paulus auch. Ändert euer Denken in die Richtung dessen, was die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes in euch sind. Im Leib Christi. Die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes in Bezug auf die Materie, also was wir gerade hatten, von einem Ort an den anderen oder Vermehrung. Die grenzenlosen Möglichkeiten genauso in Bezug auf unseren Körper, ja. Ist ja auch Materie, ja, Heilung, ja, grenzenlose Möglichkeiten. Weißt du, egal wie Ärzte eine Krankheit genannt haben. Wir haben jetzt in den letzten Wochen haben wir allein zwei Berichte von zwei Frauen, beide aus der Schweiz, die mit uns verbunden sind bei Glory Life. Zwei Frauen aus der Schweiz, die beide von den Ärzten die unheilbare Krankheit, Bluterkrankheit diagnostiziert bekommen haben. Ich habe jetzt den lateinischen Begriff wieder vergessen, der war ziemlich kompliziert. Auf jeden Fall Bluterkrankheit. Ich weiß nicht, wer hat davon schon mal gehört? Bluterkrankheit. Ja, das ist eine Krankheit, die ist medizinisch gesehen nicht heilbar und es bewirkt, dass wenn bei dir sich nur irgendwie was Kleines öffnet, irgendwo eine Wunde öffnet, dann hört es nicht auf zu bluten. Und nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Das heißt, diese Menschen die sterben meistens irgendwann an inneren Blutungen, weil irgendwelche Dinge innerlich verletzt werden und dann hört es nicht auf zu bluten und dann sterben sie daran. Und medizinisch kann man da nichts machen. Und eine von diesen beiden Frauen, die hat das seit Jahrzehnten, die ist schon ein bisschen älter, hat es seit Jahrzehnten und jetzt sollte sie eigentlich eine neue Hüfte bekommen. Die Ärzte hatten gesagt, sie braucht eine neue Hüfte, aber sie haben gesagt, wir können sie nicht operieren, weil sie haben diese Bluterkrankheit, das ist viel zu gefährlich. Da werden sie sterben. Ja, und das war für sie natürlich ein Dilemma, weil sie konnte wirklich kaum noch laufen und brauchte einfach diese neue Hüfte. Und die Ärzte sagten, es geht nicht. Und dann hat sie sich wirklich entschieden und hat gesagt, ich glaube Gott, dass er das macht. Sie hat gesagt, entweder glaube ich für die Hüftheilung oder ich glaube für die Heilung von der Bluterkrankheit oder am besten für beides. Und sie hat sich einfach, und wir haben auch für sie gebetet, ja, auch speziell für diese Bluterkrankheit, dass die verschwindet. Und ich sage euch was, 2 oder 3 Wochen später hat sie sich wieder vom Arzt untersuchen lassen, auch im Hinblick nochmal auf die OP. Und diese Bluterkrankheit, die kannst du ganz klar im Blut nachweisen. Und die Ärzte haben festgestellt, diese Krankheit ist vollständig verschwunden. Sie hat sie nicht mehr. Und Halleluja. Und inzwischen hat sie ihre neue Hüfte. Preist den Herrn. Amen. Eine jüngere Frau, hat dieselbe Diagnose bekommen, hat auch für sich beten lassen, auch komplett geheilt. Weißt du, egal wie das Ding heißt, lass es sich Krebs nennen. Ja? Hier zum Beispiel der Volker hier, ne? Hier aus Wildflecken, ne? hatte Krebs, medizinisch unheilbar Krebs. Er kam im Rollstuhl zu uns in Gottesdienst, ja? Total geschwächt von dieser Diagnose vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Jahre es her ist, 4, 5 Jahre, ja? Im Rollstuhl. Und Gott hat ihn angerührt und Gott hat ihn berührt und heute ist er fit und munter und es geht ihm gut. Halleluja, Gott hat ihn geheilt. Amen. Also, egal wie etwas heißt, der Name, der über alle Namen ist, ist der Name Jesus. Amen. Seine Kraft ist stärker. Oder hier, Andrea, du kannst mal das Bild von der Stefanie reintun. Ja? Das ist Stefanie. Die vor 3 oder 4 Jahren war es, eine junge Frau, wie du siehst, ja, Anfang 30. Und sie hatte schon das zweite Mal Krebs, als sie zu uns kam. Zuerst hatte sie, was war das erste, ich glaube, Lungenkrebs gehabt oder Brust oder was, irgendwas. Und dann ist, und dann hat sie noch zusätzlich 3 große Tumore im Magen gekriegt, im Bauchbereich, die richtig groß geworden sind und wo die Ärzte gesagt haben, wir können nichts mehr machen. Das ist, Krebs im Endstadium nennt man sowas. Ja. 3 große Tumore, der Bauch war auch dick und so weiter dadurch. Und sie hatte fast keine Kraft mehr, konnte fast nichts mehr essen. Ihre Mutter hat sie zu uns in den Gottesdienst geschleppt, wirklich buchstäblich. Sie hat gesagt, hey, wir fahren mit dem Zug, weil sie haben weiter weg gewohnt. Sie war noch nie bei uns im Gottesdienst gewesen. Wir fahren mit dem Zug da nach Filderstadt und ich glaube, dass du geheilt wirst, weil sie hatte uns über YouTube gesehen. Sie hatte die Gottesdienste über YouTube gesehen. Wir haben ja immer Livestream sonntags auch über YouTube, Glory Live TV. Ja. Und so kam sie in den Gottesdienst wirklich mit ihrer letzten Kraft. Und Gott hat sie schon im Lobpreis berührt. Am Ende des Lobpreises habe ich von vorne gebetet, ohne irgendwas von ihr zu wissen. Ich wusste nicht, dass sie im Raum ist. Und es war auch kein spezieller Heilungsgottesdienst, sondern es war ein normaler Sonntagmorgensgottesdienst. Aber ich habe unter anderem angesprochen, dass Krebs geheilt wird durch die Kraft Gottes. Und in dem Moment spürt sie, wie die Kraft Gottes durch ihren ganzen Körper durchgeht. Und sie merkt schon, wow, ich kriege mehr Kraft, da tut sich was, da verändert sich was. Am Ende des Gottesdienstes ist sie nach vorne gekommen, hat noch von jemand vom Heilungsteam sich die Hände auflegen lassen auf diesen geschwollenen Bauch, wo diese 3 Tumore waren. In dem Moment, wo die Frau von unserem Heilungsteam ihr die Hände auflegt und für sie betet, spüren sie beide, wie diese Tumore zusammenschrumpfen, der Bauch immer dünner wird. Und am Ende war nichts mehr davon übrig. Sie hatte wieder die volle Kraft, hat wieder normal gegessen, normal getrunken. Eine Woche später ist sie zum Arzt gegangen. Der Arzt hat gesagt, was haben Sie? Sie haben gar keinen Krebs. Sie war komplett geheilt. Sie ist komplett geheilt. Sei das schon ein paar Jahre her. Preist den Herrn. Weißt du, Gott ist stärker. Amen. Oder Epilepsie als Beispiel. Nimm mal das Beispiel Epilepsie. Ja, diese Frau, die hatte, glaube ich, über 30 Jahre waren es. Seit ihrem 18. Lebensjahr hatte sie Epilepsie gehabt. Immer epileptische Anfälle. Sie kam zu uns in Gottesdienst. Gott hat ihren Glauben aufgebaut und sie hat begonnen, sich darauf zu stellen, hat gesagt, nein, diese Anfälle kommen nicht mehr wieder, durch die Wunden von Jesus bin ich geheilt. Ein paar Wochen oder Monate später, ich weiß nicht mehr genau, wann die endgültige Diagnose kam, auf jeden Fall, das ist jetzt auch schon, das ist mindestens 6 oder 7 Jahre her, seitdem hat sie nie wieder einen epileptischen Anfall gehabt. Halleluja, Gott ist gut, Amen. Gott ist einfach gut. Halleluja. Ich hatte auch heute hatte ich auch spezifisch auf dem Herzen, weil das ist auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob da jemand hier ist, aber irgendwie, wir haben schon so oft erlebt, dass Ehepaare, die medizinisch gesehen keine Kinder kriegen konnten, dass sie wieder Kinder gekriegt, oder was heißt wieder, dass sie Kinder gekriegt haben. Ja? Zum Beispiel Alex und Anna, da haben wir auch ein Bild, ja? Das sind Alex und Anna. Sie hatten die Diagnose, sie haben versucht, mit In-vitro-Fertilisation tatsächlich ein Kind zu kriegen, weil die Ärzte gesagt haben, da gibt es vielleicht eine Chance, dass das geht, aber es hat auch nicht funktioniert. In vitro hat nicht funktioniert. Sie waren in einem Gottesdienst. Ich hatte ein Wort der Erkenntnis für eine Frau, die da ist, die einen Kinderwunsch hat, aber es klappt nicht. Sie kam nach vorne, ich habe für sie gebetet und ein paar Monate später ist sie schwanger geworden und jetzt heißt ihr Sohn Samuel, Halleluja, preist den Herrn. Zu dem Zeitpunkt ist sie noch schwanger, da ist das Kind noch nicht da, aber inzwischen ist das Kind, glaube ich, 3 Jahre alt. Halleluja, Amen. Gott ist gut. Halleluja. Weißt du, ich möchte einfach, ich erzähle dir das einfach, um deinen Glauben aufzubauen und um dir zu zeigen, hey, der Leib Christi hier auf dieser Erde ist genauso lebendig, wie der Leib Christi hier auf dieser Erde lebendig war, als Jesus noch in einer Person hier über diese Erde gegangen ist. Die gleichen Dinge, weißt du, kreative Wunder, Dinge, die sich auflösen, Dinge, die neu kreiert werden. Ja, waren wir in Südfrankreich im Urlaub und da haben wir jemanden getroffen während des Urlaubs, die auch zu Glory Life seit ein paar Jahren gehören und wir haben uns unterhalten und ich kannte die Geschichte noch gar nicht oder vielleicht hatte ich sie mal irgendwie gehört, aber mich nicht mehr daran erinnert. Auf jeden Fall erzählt mir diese Frau, eine Lehrerin, 40 Jahre etwa, 40 Jahre alt, erzählt mir, ja, weißt du, vor 4 Jahren war es, ja genau, vor 4 Jahren, jetzt ist sie 44, genau, damals war sie 40, vor 4 Jahren hat sie gesagt, hatte ich ein großes Ganglion auf meinem Handgelenk. Ich weiß nicht, wer das kennt, so ein Ganglion ist so ein Gewächs, das hier dann so richtig groß raussteht und das macht dann Bewegungseinschränkungen, wenn es schlimm wird und dann Schmerzen auch und so weiter und die Ärzte haben mir gesagt, sie müssen das operieren, das geht anders nie wieder weg und sie haben diese Einschränkungen, das ist auch hässlich und so weiter und hat Schmerzen gemacht und sie hat gesagt, sie müssen das operieren und sie hat gesagt, nein, ich will es nicht operieren, ich will Gott vertrauen, dass er das macht und dann hat sie eines Morgens damals, es war so in der Anfangszeit, als sie gerade so neu zu uns in die Gemeinde kam, da waren sie teilweise noch nicht live vor Ort, sondern über Livestream dabei. Und dann hat sie eines Sonntagmorgens den Livestream angemacht, unseren Gottesdienst. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, hier ist jemand und du hast ein Ganglion auf deinem Handgelenk und Gott möchte dich heilen, leg die Hand auf das Ganglion. Und dann hat sie das gemacht, hat ihre Hand draufgelegt und die Kraft Gottes ist reingegangen. Schon am Abend hat sie gesehen, wie das Ganglion zusammengeschrumpft ist. Und ein paar Tage später ist es so zurückgeschrumpft. Zuerst, das ist ganz interessant, ich fand die Story echt interessant. Zuerst war es sogar so, dass es dann wie eine Kuhle nach innen gab. Also es war wie so eine innere Kuhle. Davor war es, stand so raus und danach war es so eine innere Kuhle. Und dann hat es noch ein paar Tage gedauert und dann ist es, hat sich das wieder aufgefüllt. Und seither, sie hat es uns gezeigt, seither ist es komplett glatt. Sie hat nie eine Operation gebraucht und es ist nicht mehr wiedergekommen. Preist den Herrn. Amen. Ich liebe das. Halleluja. So, super, wenn man im Urlaub solche Storys hört. Halleluja. Amen. Kreative Wunder. Ja, ihr habt es jetzt erlebt bei einer Frau, die taub war auf einem Ohr. Gell? Genau, bei Ihnen im Glory House, das war ganz frisch. Taub auf einem Ohr, seit 2 Jahren, wenn ich mir recht erinnere, seit 2 Jahren auf dem einen Ohr taub. Sie haben für sie gebetet, für die Frau im Glory House. Es hat plopp gemacht und das, ja, wieder Stöpsel gezogen, genau. Und sie konnte wieder völlig normal hören. Und gleichzeitig hat Gott sie berührt in ihrem Fuß. Sie hatte Metall in ihren Fuß einoperiert gehabt. Und deswegen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Und Gott hat auch das geheilt. Halleluja. Weißt du, Gott kann sogar Metall in Knochensubstanz verwandeln. Wusstest du das? Gott kann das. Du kannst mal ein paar Bilder noch zeigen. Geh mal einfach von vorne durch. Ja, genau, zum Beispiel. Das ist Manuela. Und sie hatte einen schweren Unfall gehabt und hatte hier im Oberarm war so ein Trümmerbruch, dass das alles durch ein Metallgestell wieder zusammengeschraubt werden musste. Es war so ein Ding hier drinnen mit mehreren so Seitending, Schrauben und so weiter, so ein Metallgestell, das auch nicht wieder rausoperiert werden konnte. Das war da drin und dadurch hatte sie verschiedene Einschränkungen. Zum einen hatte sie Schmerzen, wenn sie ihren Ellbogen aufgestützt hat, weil der war so ein Metallstab und der ist dann praktisch hier vorne wie rausgekommen so oder da also an die Haut gekommen. Und dann hat sie extreme Schmerzen gehabt. Das heißt, sie konnte ihren Ellbogen nicht aufstoßen. Außerdem konnte man das Metall auch tasten im Oberarm und sie konnte ihren Arm nicht heben. Ja. Und Gott hat sie in einem Wundergottesdienst geheilt. Hier erzählt sie, das ein paar Monate später, erzählt sie ihr Zeugnis, demonstriert, wie sie ihren Arm wieder heben kann und man kann das Metall nicht mehr tasten. Weißt du, Gott kann das. Gott kann alles. Gott kann Metall in Knochensubstanz verwandeln. Ich glaube, dass er heute auch solche Wunder mit Metall, wer hat alles Metall im Körper einoperiert und das macht ihm Probleme? Wow, so viele. Das ist der Hammer. Ja, diese Wunder gab es zur Zeit von Jesus noch nicht. Gab es noch nicht so viel Metall im Körper. Ja. Kannst du noch mal ein Foto bringen? Ja, das ist ein junger Mann. Das war letztes Jahr im September in Duisburg. Und dieser junge Mann, der hatte zum einen hat er Epilepsie und da ist er berührt worden und als Irina für ihn gebetet hat. Und zum anderen hat er durch diese Epilepsie hat er mal so einen schweren Anfall gehabt, dass er so gestürzt ist, dass er sich die Wirbel in der Lendenwirbelsäule so gebrochen hat, dass sie den ganzen Lendenwirbelbereich durch einen Metallstab versteifen mussten mit verschiedenen Schrauben drin. Und dadurch konnte er sich natürlich nicht nach vorne bücken und so weiter. Und man konnte die Schrauben auch tasten und er hatte Schmerzen und so weiter. Und in so einer Veranstaltung wie hier, und ich habe gar nicht für ihn gebetet, sondern jemand anders hat für ihn gebetet, als ich es angeleitet habe, so wie ich es heute auch machen werde, ja, weil es wird jeder heute Gebet empfangen. Seid ihr bereit? Jeder, der bereit ist zu empfangen, wird empfangen. Halleluja. Und für ihn wurde gebetet und sofort hat er gespürt, er konnte sich wieder normal bücken, er konnte die Schrauben nicht mehr tasten. Es war, wie wenn es das Metall nicht mehr gibt. Also ich sage immer, okay, wie machst du das? Ich habe festgestellt im Laufe der Zeit, weil wir haben ja so Sachen auch, dann wurden natürlich auch von Ärzten untersucht und da gibt es unterschiedliche Varianten tatsächlich. Bei manchen ist es so, und die Frage ist immer, was ist das größere Wunder? Bei manchen ist es so, die Ärzte untersuchen es und sie können das Metall nicht mehr finden. Das ist einfach. Bei anderen ist es so, einmal hatten wir es so, da war eine Metallplatte im Handgelenk, die sich auch aufgelöst hat, sodass dass die Bewegungseinschränkung weg war und sie nicht mehr tastbar war. Und der Arzt konnte aber noch wie so durchsichtig diese Platte sehen. Also wie so nicht wirklich voll materialisiert, sondern durchsichtig, wie so halb. Ja. Okay, entscheidend ist, dass es ihr gut ging. Amen. Und dann haben wir und da ist die Frage, was ist das größere Wunder? Dann haben wir Leute, da stellt der Arzt, da untersucht es der Arzt und sagt, ja, das Metall ist immer noch drin, aber die Person kann all das machen, was sie eigentlich mit dem Metall nicht machen könnte. Und der Arzt sagt, ich verstehe es auch nicht, warum sie das machen können, aber sie können es machen. Die Frage ist immer, was ist das größere Wunder? Gott kann es so oder so machen, Hauptsache es geht dir gut. Amen. Halleluja. Wie viele von euch sind bereit, Gott zu vertrauen für das, was medizinisch, menschlich gesehen unmöglich ist? Weißt du, alles ist möglich bei Gott. Du kannst noch mal ein paar Bilder, lass einfach mal sehen, was haben wir denn noch so für Bilder? Ja, das ist auch eine interessante Frau, die hatte eine Prothese im Oberschenkel einoperiert. Hier Oberschenkel-Halsbruch gehabt, so schwierig, dass da eine Prothese einoperiert worden war. Und diese Prothese konnte man auch tasten. Und aufgrund dieser Prothese war sie in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt. Das heißt, sie konnte zum Beispiel nicht das eine Bein über das andere legen, ja, wegen dieser Prothese. Hier demonstriert sie gerade, wie sie das eine Bein über das andere legt und bezeugt, dass sie ihre Prothese nicht mehr tasten kann, nachdem für sie gebetet worden ist. Es war dieselbe Veranstaltung wie mit dem Mann mit dem Metall, was wir gerade hatten. Ja? Okay, nächstes Bild. Diese Frau hatte Plattfüße und hatte Gott vor der Veranstaltung gebeten, hat gesagt, Herr, gib mir neue Fußgewölbe, weil sie hatte so Schmerzen. Und sie hat gebetet, gib mir neue Fußgewölbe. Und ich hatte tatsächlich genau das rausgerufen, habe gesagt, wer braucht neue Fußgewölbe? Sie kam sofort nach vorne. Ich habe für sie gebetet, danach ist sie gelaufen. Man konnte es auch sehen, während ich gebetet habe, wie sich das Fußgewölbe und während des Gebets wieder geformt hat. Und sie lief rum und hat sich gefreut und gejauchzt und hat gesagt, es ist völlig anders, es ist wieder ein neues Fußgewölbe. Halleluja! Amen! Ist Gott nicht gut? Haben wir noch was? Die Frau hatte genau das Gegenteil. Sie hatte Hohlfüße, also genau das Gegenteil. Sie konnte kaum laufen aufgrund der Hohlfüße, starke Schmerzen. Hier hüpft sie gerade rum und bezeugt, dass Gott sie komplett geheilt hat. Auch das ist ein kreatives Wunder. Amen. Was haben wir noch? Ja, das war in Hamburg jetzt vor ein paar Monaten. Diese Frau, die hatte auch einiges. Die hatte eine Lungenembolie gehabt, 4 Wochen vor dem Gottesdienst. Sie hatte ein Herzinfarkt, glaube ich. Ja, genau, ein Herzinfarkt gehabt. Lungenembolie, Herzinfarkt gehabt. Deswegen ganz starke Atemnot, immer noch, auch ein paar Wochen später noch starke Atemnot. Und sie ist da rumgesprungen wie ein Gummiball auf und ab und hat gesagt, ah, ich kann wieder atmen, ich kann wieder atmen, es ist alles abgefallen, Halleluja. Und dann hat sie gesagt, ja, und außerdem, ich habe seit 42 Jahren, ich hatte als Kind oder als Jugendlicher, ist mir ein Wirbel in der Halswirbelsäule rausgesprungen und seither konnte ich meinen Hals nicht mehr richtig zur Seite drehen. Und dann stand sie da vorne und macht die ganze Zeit so und sagt, es ist alles wieder gut, Halleluja, Gott hat mich geheilt. Amen. Halleluja! Preis den Herrn! Diese Frau ist von Skoliose geheilt worden. Die Frau, die in der Mitte steht, die hat Skoliose. Die Frau links ist eine Krankenschwester, die habe ich das checken lassen. Bevor ich gebetet habe, hat sie gecheckt und hat gesagt, jawohl, da ist die Wirbelsäule krumm und hat es gecheckt. Und dann habe ich für sie gebetet, für die Frau. Und dann fing die Krankenschwester an zu weinen, als sie es wieder gecheckt hat, weil sie gesagt hat, das habe ich noch nie gesehen. Aber die Wirbelsäule ist wieder gerade. Gott hat die Wirbelsäule begradigt. Halleluja. Hier ist ein Buckel verschwunden. Diese Frau hat einen Buckel rechts, hat es einen Buckel gehabt. Und dieser Buckel ist verschwunden, speziell ist dieser Buckel verschwunden, der auch aufgrund einer starken Skoliose war, ist verschwunden. Preist den Herrn, was haben wir noch? Und diese Frau hat ein kreatives Wunder an ihrem Ohr erlebt. Sie war auf einem Ohr sehr schwerhörig und die Ärzte konnten nichts machen. Und dann haben sie schlussendlich das versucht mit dem Implantat. Haben ein Implantat ins Ohr einoperiert, damit sie besser hören kann. Hat aber nichts gebracht, hat überhaupt nichts bewirkt. Und in dem Gottesdienst hat Gott ihr Ohr geöffnet, sodass sie wieder völlig normal hören kann auf beiden Ohren. Halleluja. Ist Gott nicht gut? Amen. Also er ist derselbe. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lass uns mal zusammen aufstehen. Halleluja. Wir wollen ihm begegnen. Weißt du, er wirkt durch seinen Leib. Heute sind wir hier der Leib. Halleluja. Bevor wir jetzt gleich beten für die Kranken, möchte ich zuerst sicherstellen, dass wir wirklich alle hier, die das wollen, wirklich als Teil seines Leibes agieren. Das heißt, wenn du heute hier bist und du hast noch nicht diese Verbindung zu Gott, dem Vater, durch Jesus Christus. Du hast noch nicht diese Gewissheit, wirklich, jawohl, ich bin ein Teil seines Leibes. Ich kenne ihn persönlich und er kennt mich persönlich. Ich bin mit ihm verbunden. Jesus ist mein persönlicher Herr und Erlöser. Jesus hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das heißt, im Geist, aus Geist von Neuem geboren werden. Das ist das größte Wunder, das Gott überhaupt tut hier auf der Erde, nämlich, dass er aus Menschen, die in der Macht der Sünde gebunden waren, Menschen macht, die gerecht sind vor Gott und Teil des Leibes von Jesus sind und damit im selben Strom, in derselben Substanz, in derselben Herrlichkeit unterwegs sind, wie Jesus unterwegs ist. Amen. Wenn du heute hier bist und du bist dir noch nicht sicher, ob du in dieser Verbindung bist, ob du von Neuem geboren bist. Ich spreche jetzt nicht davon, ob du irgendwie christlich aufgewachsen bist. Es geht nicht um christlich. Christlich ist ein Verhalten. Christlich ist vielleicht eine Gewohnheit, eine Tradition oder was auch immer. Aber es geht nicht um ein Verhalten, es geht nicht um eine Gewohnheit, es geht nicht um eine Tradition, sondern es geht um eine Beziehung. Es geht um die persönliche Beziehung zu Gott. Es geht um die Wiederherstellung deiner Beziehung. Es geht um diese Gewissheit in deinem Herzen letztendlich, dass wenn du heute deinen letzten Atem Zug tätest, wenn du also mit anderen Worten heute sterben würdest, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du dann in Ewigkeit bei Gott wärst, dass du dann zu Hause wärst beim Vater. Wir haben das vorher gesungen, komm nach Hause zum Vater. Ja, es geschieht durch Jesus kommst du nach Hause. Wenn du heute hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit, wirklich zu Hause zu sein bei Jesus, dann gerade jetzt einfach, während wir jetzt einfach mal alle unsere Augen schließen, kann man vielleicht kurz das Kind rausnehmen, weil sonst stört es. Können wir das Kind rausnehmen? Ja, weil das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Moment zwischen dir und Gott, ja, wo du wirklich einfach auf Jesus schaust und wo du einfach genau in deinem Herzen prüfst, ja, habe ich diese Gewissheit in meinem Herzen, dass ich mit Gott verbunden bin? Habe ich diese Gewissheit in meinem Herzen, dass ich ein Kind Gottes bin? Habe ich diese Gewissheit in meinem Herzen, dass ich von Neuem geboren bin? Nicht nur eine Religion habe, sondern wirklich von Neuem geboren bin. Im Himmel werden sie dich nicht fragen, in welcher Kirche du Mitglied warst. Das ist nicht entscheidend, sondern sie werden dich fragen, hast du Jesus Christus persönlich gekannt? Bist du mit ihm persönlich unterwegs gewesen? Und wenn du nicht diese Gewissheit hast, gerade jetzt, bevor wir irgendwas anderes beten, möchte ich einfach mit dir und für dich persönlich beten, gerade jetzt. Und wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, bitte nimm mich mit rein jetzt in dieses Gebet, das wir jetzt gleich zusammen beten werden. Ich möchte auch gerne persönlich auch die Hand da auflegen an dem Punkt und wirklich dir dieses neue Leben auch zusprechen. Ja, weil jedes Glied am Leib, das dieses neue Leben hat, kann es auch weitergeben. Und du sollst es heute empfangen. Und wenn du sagst, jawohl, ich möchte, dass du da mit mir und für mich persönlich betest, dann einfach, wo du bist, streck einfach deine Hand aus, sodass ich das sehen kann. Das ist einfach ein Zeichen, dass ich sehen kann, okay, jawohl, ich möchte das, ja, danke für deine Hand. Streck, danke für deine Hand, danke für deine Hand, danke, danke. Überall gehen die Hände hoch, danke, danke, danke. Überall, ja, streckt einfach eure Hand ganz aus, weil das ist einfach ein Zeichen. Zwischen euch und Gott macht ihr das fest. Zwischen euch und Gott wird es festgemacht. Halleluja. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der gerade jetzt seine Hand gehoben hat zu dir, Herr. Und der gesagt hat, jawohl, ich möchte ein Kind Gottes sein. Ich möchte diese Gewissheit in meinem Herzen haben, ja, dass ich ein Kind Gottes bin. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und Vater, wir beten für jeden Einzelnen gerade jetzt, dass er in seinem Herzen, mit seinem Herzen, jetzt diese neue Geburt vollzieht. Und die Bibel sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, und wer mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet werden. Halleluja. Halleluja. Und deswegen möchte ich einfach jetzt an der Stelle alle, die ihre Hand gehoben haben, ich möchte euch gerne ein Gebet laut vorsprechen, dass du einfach laut nachsprichst. Okay? Mit diesem Gebet nimmst du Jesus in deinem Herzen auf, machst du ihn zum Herrn deines Lebens. Weil es ist ganz wichtig, mit unserem Herzen glauben wir und mit unserem Mund bekennen wir. Und dann werden wir errettet. Und wenn wir dieses Gebet gebetet haben, dann möchte ich einfach ganz kurz jedem Einzelnen von euch auch persönlich die Hand auflegen. Aber zuerst beten wir dieses Gebet. Und deswegen sprich mir einfach laut nach und sag, Vater, in dem Namen Jesus, danke ich dir, dass du mich so sehr liebst, dass du nicht möchtest, dass ich verloren gehe, sondern du möchtest mich in deiner Familie haben. Du möchtest mich als dein Kind haben. Und du hast es dadurch bewiesen, dass du Jesus gesandt hast, deinen Sohn, und dass er für mich ans Kreuz gegangen ist, wegen meiner Sünde gestorben ist. Und wieder auferstanden ist aus den Toten, damit ich richtig gestellt werden könnte vor meinem himmlischen Vater. Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. In deinem Namen, Jesus, bitte ich um Vergebung, wo ich ohne Gott gelebt habe, wo ich ihm nicht vertraut habe, wo ich gesündigt habe. Ich bitte dich, Vater, um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe. Und Herr Jesus, ich empfange dich jetzt in meinem Herzen. Ich empfange deinen Heiligen Geist, dass er in mir jetzt diese neue Geburt bewirkt, sodass ich als Kind Gottes lebe. Heiliger Geist, komm und erfülle mich mit dieser Realität des neuen Lebens. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt ganz schnell, einfach alle, die ihre Hand gehoben haben und die deswegen dieses Gebet auch mitgebetet haben, komm einfach ganz schnell zu mir nach vorne, kommt einfach schnell aus den Reihen raus, weil ich möchte euch einfach gerne hier die Hand auflegen, ich möchte für euch persönlich beten und ich setze in dir jetzt dieses neue Leben frei, ich setze diese Realität des neuen Lebens frei. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Halleluja. Anderen, kommt einfach alle nach vorne. Ihr müsst euch nicht in der Schlange anstehen, sondern ihr könnt euch gleich nebeneinander stellen. Genau, so, dann, genau, einfach um mich herum. Genau, so. Halleluja. Danke, Jesus. Pass auf, warte mal, du bist schon wieder am Gehen. Pass auf, weil wir wollen dir noch gerne, wir haben so kleine Kontaktkarten auch. Genau, wir wollen euch einfach gerne das mitgeben. Das könnt ihr einfach ausfüllen, um weiter auch Kontakt zu haben mit uns. Könnt ihr nachher in den Eimer vorne reintun oder hinten nachher oder bei der Sammlung reintun. Einfach als Kontakt. Einfach, dass es in eurem Leben auch weitergeht mit Jesus, okay? Genau, unterm Stuhl ist ein Kugelschreiber auch, um das auszufüllen, genau. Nehm das einfach, ja. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für diese kostbare Tochter Gottes, Herr. Herr, versiegel sie jetzt mit dem Heiligen Geist, Herr. Und lass diese Gewissheit, dass sie deine Tochter, dein Kind ist, nicht mehr aus ihrem Herzen weichen. Dass sie ihr Leben in Christus vollenden. Halleluja. In dir, Jesus. In dir ist alles, was wir brauchen, Jesus. In dir, Jesus, ist alles. Die Fülle Gottes wohnt in dir. Und jetzt wohnst du in ihrem Herzen. Jetzt wohnst du in ihrer Seele, in ihrem Geist. Danke, Vater. Danke, Vater. Nichts und niemand kann sie mehr aus deiner Hand reißen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für diese Sicherheit. Ich danke dir für diese Gewissheit. Oh, ich danke dir, Herr. Du hast es gesagt, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Dafür danke ich dir. Wer Ja gesagt hat, zu dem hast du schon längst Ja gesagt. Halleluja. Ja, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Gnade und Güte. Ja, er ist es, der uns zuerst geliebt hat. Und jetzt sind wir gekommen, um seine Liebe zu empfangen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist gekommen, um seine Liebe zu empfangen. Und er schenkt sie dir, er schenkt sich dir. Oh, gerade jetzt, du gehörst ihm und er gehört dir. Oh, danke, Herr, für alle diese wunderbaren Kinder Gottes, die jetzt dieses Gebet gesprochen haben mit ihrem Herzen. Und du sagst, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird errettet. Und so danke ich dir, Herr, dass du sie alle angenommen hast und dass sie angekommen sind in dir. Und dass ihr Name im Buch des Lebens geschrieben ist, ja? Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst ihm. Halleluja. In Jesu Namen. Du gehörst ihm. Und ganz egal, was irgendwie Menschen sagen, ganz egal, was Menschen meinen, was Gott sagt, das ist, was Gott sagt, das gilt. Und er sagt es in seinem Wort. Diejenigen, die glauben, Halleluja. Steht nicht da diejenigen, die diese oder jenen guten Werke vorzuweisen haben, sondern steht da einfach diejenigen, die ihm glauben. Ja. Sie werden die Dinge tun, die er getan hat. Halleluja. Ja, empfang die Kraft des neuen Lebens, empfang die Kraft des Heiligen Geistes, empfang diese Realität der Auferstehungskraft Gottes gerade jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir. Ich danke dir für dein Wirken, Heiliger Geist hier. Ich danke dir, Herr, dass du diese kostbaren Söhne und Töchter füllst. Füll sie gerade jetzt mit deiner Kraft. In Jesu Namen. Oh, danke, Heiliger Geist. Fürchte dich nicht, sagt er. Ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich halte dich, ja? Ich halte dich mit meiner rechten Hand. Du gehörst mir. Halleluja, Jesus. Danke, Vater, für diese Gewissheit, für diese Sicherheit, ja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Auferstehungskraft, deine Wiederherstellungskraft, ja. Oh, Herr, wir schämen uns des Evangeliums nicht, weil es ist die Kraft Gottes zum Heil, jeden, der daran glaubt. Zum Heil, geistlich, seelisch, körperlich, in jeder Hinsicht. In Jesu Namen, die Kraft Gottes ist in dir am Wirken. Die Kraft Gottes ist hier. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, du sagst im Judasbrief, Kapitel Vers 24, du sagst, du stellst uns aufrecht in deine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Danke, Herr, dass die Zeit der Scham und der Minderwertigkeit vorbei ist, Herr. Herr, durch deine Erlösung, Jesus, durch dich gibst du uns ganz neu deine Würde, Herr, deine Herrlichkeit. Die Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Danke, Herr. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Mehr als ein Kind Gottes kann man nicht werden in diesem Leben. Du hast den höchsten Punkt der Karriereleiter ergriffen in dem Moment, wo du ein Kind Gottes bist. Danke, Jesus. Und ich spreche dir das zu. Du bist seine geliebte Tochter. An dir hat er Gefallen gefunden. Du gehörst ihm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Liebe, Herr. Danke, Jesus, für deine Gnade, Herr. Oh, danke, Herr. Du hast es gesagt in Hebräer 4, dass wir hinzutreten und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe empfangen, Herr. Es ist frei durch dein Blut, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass diese Tochter Gottes von heute an mit einer ganz neuen Zuversicht beten wird, mit einer ganz neuen Gewissheit beten wird. Du hörst sie. Mit Glauben beten wird, mit Zuversicht, mit Kühnheit beten wird. Ja, dass sie weiß, dass sie weiß, dass sie weiß. Du lebst in ihr und du wirkst durch sie. Halleluja. Ein Teil des Leibes Christi. In dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, in dem Moment, wo Jesus in dein Herz kommt, bist du ein Teil des Leibes Christi. Ein Glied an seinem Leib, verbunden mit ihm. Und ich spreche dir zu, nichts und niemand kann dich mehr von ihm trennen. Du gehörst ihm in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Ihr verteilt einfach die Karten an alle, genau. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Liebe, Herr. Oh, ich danke dir, Vater. Ja. Ja, er hat dich geliebt schon vor Grundlegung der Welt. Bevor er dich geschaffen hat, warst du ein Gedanke seiner Liebe. Und er hat deinen Geist hier auf diese Erde gesandt, in diesen Körper hinein, um hier sein Licht wiederzugeben, um seine Liebe wiederzugeben. Und jetzt leuchtet diese Liebe in dir stärker als je zuvor und dieses Feuer brennt und Menschen werden sich daran wärmen und Menschen werden dadurch das Licht Gottes empfangen. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Ja, das Joch des Todes ist zerbrochen in dem Namen Jesus. Halleluja. Die Macht der Finsternis ist vergangen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen, sagt Gott. Die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Oh, sie gehört dir, dieselbe Herrlichkeit, die er Jesus gegeben hat, gehört dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Liebe, Herr. Danke, Vater, für deine Gnade, Herr. Danke, Herr. Oh, das, was hier passiert, hier vorne, sind die größten Wunder, Herr. Menschen werden verwandelt. Manche werden feststellen, dass sie hinterher nicht mehr so denken können wie vorher. Dinge in deinem Leben werden sich verändern. Auch Gewohnheiten, Verhaltensweisen werden sich verändern. Ja, Dinge werden plötzlich abfallen, von denen du vorher vielleicht Probleme hattest, wo du vorher vielleicht gebunden warst. Sie werden abfallen. Süchte fallen ab. Dinge, Sünden fallen ab. Es fällt einfach ab. Das wirst du einfach sehen. Jeder von euch wird so Dinge erleben. Halleluja. Oh, ich segne dich mit der Kraft Gottes, sei frei und los für ihn, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke für deine Herrlichkeit. Preise dich, Herr. Danke dir für dein Werk. Danke für dein wunderbares Werk. Halleluja. Ja, Philipper 1, Vers 6 sagt, der das gute Werk in euch begonnen hat, er wird es vollenden, bis auf den Tag Christi Jesu hin. Und das spreche ich dir zu. Du gehst mit ihm und er geht mit dir. Halleluja. Er ist treu. Selbst wenn du mal nicht treu bist, er ist trotzdem treu. Und er wird das Werk vollenden in dir. In diesem Leben, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr, für deine Gnade, für deine Gewissheit. Ja, Römer 8, 16 sagt, der Geist Gottes selber gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Gib dir dieses Zeugnis, diese Gewissheit, diesen Frieden, diese Ruhe. Jawohl, ich ruhe nicht in meinen eigenen guten Werken, sondern ich ruhe in dem, was Jesus für mich getan hat. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke für deine Kraft. Oh, ich danke dir, Jesus. Kraft des neuen Lebens. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Alles neu in Jesu Namen, durch ihn. Und mehr wird dieses Neue des Lebens, auch bei dir, wird einmal dieses Neue des Lebens Gottes auch dein natürliches Leben übernehmen und Veränderung schenken, indem ihr euch einfach beide auf ihn ausgerichtet haltet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Wow, Gott ist so gut. Halleluja. Geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. So wunderbar. Oh, Halleluja. Ich hoffe, jeder von euch hat so ein Kärtchen mitgenommen. Einfach, da ist auch die sind auch die Kontaktdaten hier vom Glory House in Wildflecken mit Iris und Peter Bohländer drauf und auch unsere Kontaktdaten in Filderstadt. Und hinten kannst du einfach das ausfüllen, uns deine E-Mail-Adresse oder was auch immer geben, dann kriegst du regelmäßig auch Infos und auch jetzt in Bezug auf dein neues Leben kriegst du dann noch was zugeschickt, auch ein kleines Geschenk. Und deswegen nutzt es, füll das einfach aus hier auf der Rückseite. Und dann, wenn wir nachher Eimer rumgeben, dann kannst du einfach das dann in die Eimer reinwerfen. Okay, aber bevor wir Eimer rumgeben, wollen wir jetzt noch etwas weiteres tun. Wir wollen nämlich die heilende Kraft Gottes aktivieren. Wir wollen die wunderwirkende Kraft Gottes aktivieren. Wir wollen die kreative Kraft Gottes aktivieren. Okay, wer ist denn alles hier heute Nachmittag? Und du hast jetzt auch durch das, was du gesehen hast, auch die Bilder, die du gesehen hast und das, was ich erzählt habe, du bist hergekommen vielleicht mit einem körperlichen Gebrechen oder einer Krankheit, die der Arzt diagnostiziert hat oder irgendetwas, wo du ein kreatives Wunder vielleicht auch brauchst, etwas, was sich auflösen muss, etwas, was neu kreiert werden muss, umkreiert werden muss, Metall oder was auch immer in deinem Körper. Und du merkst, ja, durch das, was ich gehört habe, habe ich neue Hoffnung, neuen Glauben gekriegt, dass auch bei mir so etwas möglich ist. Okay? Wen betrifft es? Du sagst, jawohl, ja, ich, da ist etwas in mir. Okay, steht ihr mal auf. Halleluja, steht einfach mal auf. Halleluja, danke Jesus. Okay, Halleluja. Weil jetzt glauben wir Gott für jeden Einzelnen von euch für entweder ein kreatives Wunder, ein Heilungswunder oder was auch immer notwendig ist, ein funktionales Wunder in deinem Körper, ein Wunder in deinem Organ, ein Wunder in deinen Knochen, wo auch immer, Sehnen, Nerven und Bänder. Und jetzt, weil es natürlich jetzt sehr viele sind, die stehen, machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich kann jetzt nicht für jeden Einzelnen von euch beten, aber wir machen Folgendes. Ihr, die ihr jetzt noch sitzt, ja, ihr steht einfach mal kurz auf und die, die bisher schon stehen, streckt einfach noch zusätzlich eure Hand aus, sodass es einen Unterschied gibt zwischen denen, die jetzt aufstehen und denen, die schon vorher standen, okay? Und alle, die jetzt nicht ihre Hand gehoben haben, geht einfach auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat und stellt euch einfach zu der Person hin. Legt einfach nur die Hand auf die Schulter, macht sonst gar nichts. Einfach nur hinstellen und wenn jemand neben dir steht, die Hand auf deine Schulter gelegt hat, kannst du den Arm runternehmen, dann sehen wir, dass du jemand hast, okay? Einfach auf jemanden zugehen, der seine Hand gehoben hat und dann, genau, dann kannst du den Hand runternehmen, da steht jemand, genau. So, hier sind noch zwei, genau. Geht einfach auf ihr alle, die ihr einfach, das ist ganz einfach, ihr braucht keine Angst haben. Ich werde es genau anleiten und genau sagen, was wir machen. Das heißt, du musst keine Angst haben, dass du einen Fehler machst oder irgendwas, sondern wir sind der Leib, ja, und der Leib hat dieselbe Fähigkeit wie das Haupt. Wir aktivieren jetzt den Leib Christi. Der Leib Christi ist auch nicht nur ein Prediger, sondern der Leib Christi sind wir alle und wir aktivieren jetzt den Leib Christi. Okay, wer hat noch niemand, der bei ihm steht und die Hand auf seine Schulter legt? Da sehe ich noch zwei Hände, da sehe ich noch eine Hand. Ist noch jemand frei, der noch niemand die Hand drauflegt? Ist noch jemand frei gerade? Okay, dann machen wir es doch einfach so. Wer braucht noch jemand? Nochmal kurz die Hand hoch. Okay, könnt ihr euch mal kurz umdrehen und schauen, wer seine Hand auch gehoben hat, weil dann tun sich einfach in dem Fall zwei zusammen, die beide ihre Hand gehoben haben, okay? Einfach dreht euch einfach um. Am besten Leute, die jetzt nicht gerade Ehepaare sind oder so füreinander, sondern einfach jemand, der dich vielleicht nicht so gut kennt, einfach die Hand drauflegen, okay? Ist jetzt noch jemand, der noch jemand braucht? Jetzt hat jeder jemand. Okay, wunderbar. Sehr schön. Okay, gut. Jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wir aktivieren jetzt die Heilungs- und Wunderkraft Gottes im Leib. Jesus hat es gesagt, schon zu seinen Lebzeiten hat er zu den Jüngern gesagt, wenn ihr hingeht, dann predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Ja, das ist die Predigt des Evangeliums. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Und dann hat er gesagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt ihr es weiter. Das ist der Auftrag des Leibes. Das heißt, was wir jetzt tun, wir heilen jetzt als Leib die Kranken. Ja? Jesus hat auch nicht gesagt, er hat die Jünger nicht gelehrt und gesagt, betet für die Kranken, sondern er hat gesagt, heilt die Kranken. Das ist etwas anderes. Das heißt, wir sprechen anders. Wir sprechen dem Kranken Heilung zu. Wir befehlen, Knochen wieder in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen, Metall sich in Knochensubstanz zu verwandeln. Wir befehlen, Organe normal zu funktionieren. Wir befehlen, Krebs zu verschwinden. Wir befehlen, MS zu verschwinden. Wir befehlen, die Schöpfungsordnung Gottes in diese Körper hinein. Okay? Pass auf, wir machen es folgendermaßen. Als erstes fragst du die Person, wo du die Hand hingelegt hast jetzt gerade und fragst, wo brauchst du ein Wunder? Lass dir es kurz sagen, keine ausführliche Diagnose oder irgendwas, sondern einfach, wo brauchst du ein Wunder? In deinem Hals, in deinem Herz, Tumore müssen sich auflösen oder du brauchst ein neues Knie oder du brauchst eine neue Hüfte oder du brauchst eine neue Lendenwirbel oder was auch immer, Bandscheibe muss wieder an Platz kommen. Einfach kurze Info, was du brauchst, okay? Kurze Info. Okay? Kurze Info. Jetzt müsstet ihr wissen, was die Person braucht, okay? Weil wir brauchen keine lange Geschichte, sondern jetzt weißt du, was die Person braucht. So, jetzt überleg dir mal kurz, wenn jetzt die Person zum Beispiel gesagt hat, okay, die Bandscheibe ist rausgesprungen, dann kannst du dich schon mal bereit machen, jetzt gleich der Bandscheibe zu befehlen, dass sie wieder an ihren Platz kommt, ja? Wir setzen die Schöpfungsordnung Gottes frei. Ich werde es so machen, dann ist es noch leichter für euch. Ich werde von vorne anfangen zu beten. Als erstes beten wir alle, die in Sprachen beten können, im Geist beten können, beten einfach im Geist mit. Wenn du nicht im Geist beten kannst, macht es auch nichts. Aber ich bete von vorne zuerst in Sprachen, also so, dass du es auf Deutsch nicht verstehst. Aber dann werde ich anfangen, auf Deutsch zu sprechen. Und ich werde einfach Dinge ansprechen auch, sozusagen symptomatisch, ja. ich weiß nicht, was jeder braucht, aber ich werde einfach Dinge ansprechen und du sprichst dann, genauso wie ich das anspreche, sprichst du das an bei der Person. Ja? Also ich werde nicht alles aufzählen, was jetzt hier im Raum ist, aber du weißt, was die Person braucht, die jetzt bei dir steht. Das heißt, du sprichst das an, wo es bei dieser Person drum geht. Aber einfach im gleichen Stil, wie ich spreche, einfach mit Autorität, mit Kühnheit, so sprichst du einfach rein, gibst den Befehl. Okay? Und dann werde ich irgendwann sagen, so und jetzt aktivieren wir dieses Wunder im Körper dieser Person. Und das ist dann der Moment, wo die Person herausgefordert ist, aufgefordert ist, etwas zu tun, was sie vielleicht vorher so nicht tun konnte. Also zum Beispiel, wenn du vorher deinen Arm nicht bewegen konntest, dann beweg deinen Arm im Glauben, halt Ausschau nach deiner Heilung. Wenn du vorher Schmerzen hattest beim Knieheben, dann heb dein Knie und halt Ausschau nach deiner Heilung. Wenn du vorher dich nicht drehen konntest, dreh dich. Wenn du vorher nicht springen konntest, spring. Manche Sachen kann man nicht sofort testen, weil sie rein innerlich sind und du vielleicht auch akut keine Schmerzen hast. Aber dann beginn einfach in dem Moment, wo ich sage, jetzt aktivieren wir das Wunder, beginn in dem Moment ihm zu danken. Sag, danke Jesus für mein Wunder und spring vielleicht einfach ein paar Mal auf und ab in Freude, in Dankbarkeit, im Glauben, dass du empfangen hast. Okay? Weil das ist ganz wichtig, dass wir das Wunder aktivieren. Ja, das ist Glauben. Das hat Jesus auch gemacht. Er hat zum Beispiel zu der Frau gesagt, die eine verdorrte Hand hatte, oder ein Mann war es, glaube ich, der die verdorrte Hand hatte. Nee, war es eine Frau? Eine Frau, ja genau, verdorrte Hand, also die Hand konnte sie nicht öffnen oder war nicht richtig ausgebildet und hat einfach zu ihr gesagt, strecke deine Hand aus. Das heißt, tu etwas, was du eigentlich nicht tun kannst. Er hat zu dem Mann gesagt, nimm dein Bett auf und geh umher, tu etwas, was du nicht tun konntest. Und das ist wichtig, diese Glaubensaktivierung ist wichtig, weil damit hältst du Ausschau nach deinem Wunder, dann nimmst du es in Empfang. Weil manchmal machen wir den Fehler, dass wir während gesprochen wird, während wir reinsprechen, warten wir darauf, dass wir irgendwas spüren. Ja, irgendein Kribbeln, irgendwas. Manche werden ein Kribbeln spüren, manche werden vielleicht auch Hitze spüren, manche werden die Kraft Gottes einfach spüren, manche werden aber auch gar nichts spüren und das ist nicht entscheidend. Was du spürst, ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, du empfängst im Glauben und deswegen ist wichtig, nicht auf irgendwas zu warten und dann zu sagen, ah, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, glaube ich jetzt schon, dass es gut ist oder nicht. Nein, du handelst im Glauben und in dem Moment, wo du im Glauben handelst, empfängst du dein Wunder. Okay, haben wir das verstanden? Okay. Also, erster Schritt, wir beten alle in Sprachen. Jeder, der in Sprachen beten kann, beten wir in Sprachen. Und dann werde ich auf Deutsch beginnen und dann kannst du beginnen zu sprechen, auch in die spezielle Situation. Und leg einfach der Person die Hand auf. Leg der Person, um die es geht, einfach die Hand auf. Ja, frag sie, ob das okay ist, dass du die Hand auflegst, auch auf die Stelle vielleicht, wo das Problem ist. Wenn das angemessen ist, dann kannst du die Hand da drauflegen. Ansonsten legst du die Hand auf den Kopf oder auf die Schulter und sprichst rein. Du kannst auf die Hüfte die Hand legen, auf die Knie, was auch immer. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt beten wir im Geist, jetzt beten wir in Sprachen. Korabasia la labashinda la masandara. Oh, nananamasia la labashia la masandara. Oh, rabasia la labashia la masandara la labashia la nanana. Oh, rabasia la masandara la labashika la labashika la. Oh, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du bist das Haupt, wir sind der Leib, Herr. Und heute Nachmittag bist du hier verbunden mit deinem Leib und du wirkst durch deinen Leib die gleichen Dinge, die du seit 2000 Jahren immer wieder tust. Du heilst die Kranken, du befreist die Gebundenen. Herr, du gibst den Befehl und es geschieht. Und so geben wir jetzt den Befehl in dem Namen Jesus und wir befehlen diesen Organen jetzt hier im Raum, die hier vertreten sind, die Probleme haben. Wir befehlen diese Organe jetzt in die Schöpfungsordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen diesen Knochen in die Schöpfungsordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen Bandscheiben an euren Platz. Wir befehlen Sehnen, Nerven, Bänder, Muskeln. Kommt in die Ordnung Gottes. Wir sagen im Namen Jesus, Metall, verwandel dich so, dass es keine Störung mehr gibt. In Jesu Namen, wir setzen normale Bewegungsfähigkeit frei. Jetzt kannst du beginnen, auch den Befehl zu geben. So wie der Heilige Geist dich jetzt leitet, sprich einfach da rein in den Körper. Gib den Befehl in dem Namen von Jesus. Schultergelenk, komm in die Ordnung Gottes. In dem Namen Jesus. Oh, in dem Namen Jesus. Ellbogen, sei geheilt. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Netzhaut, sei geheilt. Grauer Star, verschwinde. In dem Namen Jesu Christi. Oh, öffne dich in Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Kopfschmerzen, raus aus diesem Körper jetzt. In Jesu Namen. Oh, jede Krankheitsdiagnose des Arztes. Wir brechen diese Macht. Wir brechen diesen Namen, wir brechen diese Krankheit, wir brechen diesen Krebs. Wir sagen, Tumore, löst euch auf in dem Namen Jesu Christi. Jeder Tumor, der hier vertreten ist in diesem Raum, du hörst die Stimme des Sohnes Gottes. Ich befehle dir in dem Namen Jesu Christi, dich aufzulösen, zu verschwinden. In Jesu Namen auch jedes Ganglion, jedes Gewächs, jedes Geschwür, jeder Knoten. In Jesu Namen löst dich auf durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Gib den Befehl, sprich hinein. In Jesu Namen, Kiefergelenk in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Gewebe in die Ordnung Gottes, wir sprechen Leben rein, wo Dinge abgestorben waren, wo Bewegungsfähigkeiten eingeschränkt waren. Wir sagen normale Bewegungsfähigkeit jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für normale Bewegungsfähigkeit. Danke, Herr, für Schmerzfreiheit jetzt in dem Namen Jesu Christi. Gib den Befehl, gib den Befehl. Halleluja, in Jesu Namen. Und dann, wenn du den Befehl gegeben hast und es gibt irgendetwas, was du vorher nicht tun konntest, dann aktiviere jetzt dein Wunder im Glauben. Halte Ausschau nach dem Wunder. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Bewege etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Spring, wenn du vorher nicht springen konntest. Geh, wenn du vorher nicht gehen konntest. Halleluja, bück dich, wenn du dich vorher nicht bücken konntest. Ja, beweg deine Halswirbelsäule, wenn du vor deine Halswirbelsäule nicht bewegen konntest. Wenn es nichts gibt, was du testen kannst speziell, dann spring einfach 2-3 Mal im Glauben und sag, danke Jesus für meine Heilung. Danke Jesus für meine Heilung. Herr, wir danken dir für all die Wunder, die hier passieren. Danke Herr, wow, da sehe ich schon strahlende Gesichter. Danke Jesus. Danke Jesus. Aktivier jetzt das Wunder. Aktivier jetzt das Wunder. Halleluja. Aktivier das Wunder. Halleluja. Danke Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja, danke, Jesus, danke, Jesus. Wenn die andere Person, mit der du zusammen betest, auch selber Gebet braucht, auch selber Heilung braucht, dann sprich auch da noch rein. Sprich da rein und gib auch da den Befehl. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, für neue Knorpelsubstanz in Knien, Herr. Danke, Vater, für neue Kniescheiben, Herr. Danke, Vater, Herr, für neue Fußgewölbe, die sich bilden, Herr. Oh, danke, Vater, für neue Wirbel, Herr. Oh, danke, Jesus, für neue Schultersehnen, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Oh, danke, Herr, für neue Nervenverbindungen, Herr, wo Nervenverbindungen zerstört waren, Herr. In Jesu Namen, völlige Wiederherstellung. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Wir sprechen da hinein, wir befehlen, kommt in die Ordnung Gottes. Jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Aktiviere es, jetzt aktiviere es. Halleluja, wenn ihr jetzt aktiviert habt, dann beginnt einfach Gott zu danken. Beginnt Gott zu danken für das, was er getan hat. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine Wunderkraft, Herr. Halleluja, wir danken dir für dein Wirken, Herr. Wir danken dir für dein Wirken, Herr. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, gib mir mal Jesus einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Darf ich mal sehen? Einige sind vielleicht noch für jemand anders, für den du noch nicht gebetet hast, am Beten oder am Sprechen. Aber darf ich mal sehen? Wer kann jetzt feststellen schon? Wer stellt fest, okay, etwas, was ich vorher nicht tun konnte, kann ich jetzt wieder tun oder ich kann es zumindest deutlich besser tun als vorher? Wink einfach mal mit der Hand, sodass ich es sehen kann. 1, hier, da, 2, da, 3, da, 4, 5, 6. Wo noch? Da hinten auch jemand. 7, danke Jesus. Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, bei mir hat sich jetzt etwas verändert. Ist etwas anders als vorher. Danke, ja, für deine Hand. Halleluja, jetzt check es. Wenn es schon etwas besser geworden ist, dann kannst du nochmal reinsprechen und ihn nochmal draufstellen. Aber wenn es schon ganz gut ist, dann komm einfach mal ganz kurz. Komm einfach alle, die feststellen können, ja, bei mir ist es jetzt anders als vorher. Komm einfach mal ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist, okay? Komm einfach mal ganz schnell nach vorne. Kommt mal alle nach vorne, die festgestellt haben, wow, bei mir ist jetzt was anders als vorher. Komm mal nach vorne, weil das Zeugnis von Jesus, sagt die Bibel, ist der Geist der Weissagung. Das heißt, wenn wir Zeugnisse hören von dem, was Jesus getan hat, dann setzt es wiederum weitere Wunder frei. Halleluja. Bin mal drauf? Ja, okay. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Sie hat für meine Zähne gebetet, weil ich empfindliche Zähne habe und auch so Spannungen im Kiefergelenk. Und ich habe dann beim Beten gemerkt, wie das hinten so in Fließen und Strahlen durch meinen Körper geht. Und jetzt ist es viel lockerer und angenehmer. Wow, danke Jesus. Sehr Kiefergelenksprobleme waren das. Ja. Halleluja, danke Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Komm her. Herzlich willkommen. Was ist bei dir passiert? Bei mir ist passiert, also ein Auge ist starr. Was? Ein Auge ist starr? Ja. Okay. Und es bewegt sich. War starr. Ja, das war starr und es bewegt sich. Und es bewegt sich jetzt? Ja, nicht voll, aber... Okay, das heißt, du konntest vorher das Auge nicht bewegen. Nee, was war da die Ursache? Ein Zahnimplantat habe ich bekommen. Oh. Und dann kam ein Bakterien- und Virus. Ja. Dann war ein Tumor hinterm Auge. Oh. Und dadurch ist das Auge jetzt starr geworden. Und es steht auch nicht mehr in den gleichen Höhen. Okay. Also ich muss immer eine Brille tragen, Ja, okay. Die abgeklebt ist. Mhm. Jetzt pass mal auf, jetzt halte ich mal das Auge zu und jetzt beweg mal das. Jetzt, ja, genau. Und das konntest du vorher nicht. Du konntest es auch. Wow, könnt ihr das sehen? Sie konnten es vorher nicht bewegen, es war starr. Halleluja. Pass mal auf, stell dich mal so um, dass die Leute es sehen können. Beweg's nochmal. Ja. Seht ihr das? Wow, sie konnte es nicht bewegen, weil der Nerv abgetrennt war durch einen Tumor. Halleluja, danke Jesus. Beweg's einfach nochmal, ja, ganz nach innen, nach außen. Ja. Halleluja, Amen. Danke Jesus, Amen. Es war komplett starr, du hast es gesehen. Ja. Halleluja, danke Jesus, Amen. Das ist ein kreatives Wunder. Halleluja, so stark. Danke Jesus, Amen. Was ist bei dir passiert? Wenn bei dir etwas passiert ist, komm einfach nach vorne. Ihr könnt alle gleichzeitig nach vorne kommen. Ihr könnt eine Schlange bilden und dann kann einer nachmachen. Ich bin eine Rheumatikerin. Okay, du warst. Und ja. Aber was ist denn passiert? Oder was waren die Symptome? Die Nachbarin hat meine Hände genommen und hat gebetet. Aha. Und ich kann jetzt besser. Das heißt, du konntest nicht greifen mehr? Ja, ja. Das heißt, weil die Gelenke so... Ja, ja. Das heißt, zeig mal, was du nicht tun konntest. Zeig mal hier. Das konntest du nicht tun? Ja. Wow, könnt ihr es sehen? Halleluja. Wie lange konntest du denn das nicht mehr tun? Naja, zeitlang schon. Eine Zeit lang ist wie lang? Also schon ziemlich lang. Ja, ja. Aber Halleluja. Viel besser. Amen. Und wir glauben, dass wirklich diese Wurzel des Rheuma vollständig deinen Körper verlässt in Jesu Namen und dass es dir noch viele fitte, gesunde Jahre gibt in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Wo kommst du her? Aus Bad Bocklet. Bad Bocklet, das ist ja um die Ecke. Halleluja. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Preis den Herrn. Wer möchte noch was erzählen, was passiert ist? Ja, okay. Nur Entzündung mutig. Der Achillessehne und Fersensporn. Okay. Und er hat für mich gebetet und es tut nichts mehr weh. Die Achillessehne tut nichts mehr weh, konnte ich nicht hindrücken. Das ist auch ganz dick geschwollen hinten. Das war ganz dick geschwollen. Wo, zeig mal, wo war denn das? Da hinten, ne? Keine Schmerzen mehr, 0,0. 0,0 Schmerz. Das heißt, du konntest vorher da gar nicht hingehen. Nee. Wie stark war denn der Schmerz auf der Skala von 1 bis 10, wenn 10 das stärkste ist? Naja, 8. 8, das ist sehr stark. Ja, jetzt habe ich nichts mehr. Und jetzt hast du nichts mehr? Halleluja, mehr. Das ist doch der Hammer. Preist den Herrn. Und noch was ist passiert? Ja. Was ist noch passiert? Ich habe starke Arthrose im Knie, das ist deutlich besser. Deutlich besser. Das heißt, du konntest das Knie nicht ohne Schmerzen bewegen? Oder was war das? Ja, genau, oder gar nicht. Weil gar nicht? Das ist ein Druck. Ah, weil das ist deutlich. Deutlich weg. Das heißt, wie auf der Skala von 1 bis 10, wie stark war es vorher? Na, bei mir ist alles 8. Und wie stark ist es jetzt noch? 2. 2. Wow. Ja. Halleluja. Dann glaube ich, dass der Rest auch noch vor uns geht. In Jesu Namen. Das gute Werk, das er begonnen hat, er bringt es zu Ende. Amen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja, so ist es. Amen. Was ist bei dir passiert? Ich hatte diverse Schädigungen so im Rücken und war auch deshalb auch ganz arg verspannt. Und nervlich oder wirbelmäßig? Nee, wirbelmäßig. Im unteren Bereich. Und die Andrea hat jetzt gerade für mich gebetet. Und also ich fühle mich jetzt hier im Nacken total frei. Wow. Das ist ganz frei. Das heißt, es war da so verkrampft, oder? Genau. Und Schmerzen also auch, oder? Also so Verspannungsschmerzen ganz arg. Okay. Und jetzt ist ganz frei. Ja. Halleluja. Sie sagte auch, sie hat gefühlt, dass so ein Knubbel weggegangen ist. Ja. Da war so ein Hubbel in der Halswirbelsäule, oder? Nee, am Rücken. Am Rücken hinten? Ja. Wow. Halleluja. Genau. Danke, Jesus. Hat Gott aufgelöst. Halleluja. Danke, Jesus. Wer möchte noch was erzählen, was jetzt gerade passiert ist? Ist noch jemand, der noch was erzählen möchte? Halleluja. Danke, Jesus. Hat jeder jemand gehabt, der ihm gedient hat und der ihm Dinge zugesprochen hat? Hat jeder jemand gehabt? Okay. Pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Streck nochmal deine Hand aus. Und ich bete jetzt in Jesu Namen, jeder, der jetzt feststellen konnte, dass die Dinge komplett weg sind, das sagen wir jetzt in Jesu Namen, wir stellen uns da drauf, dass es nicht mehr wiederkommt. In Jesu Namen. Sag mal, ich stelle mich drauf, dass es nicht mehr wiederkommt. Und jeder, der hier ist, der jetzt festgestellt hat, es ist etwas besser geworden. Wer kann sagen, wer kann alles sagen, es ist etwas besser geworden? Noch nicht ganz gut, aber etwa, das sind ganz, ganz viele, ja? Pass auf, da ist es ganz wichtig. Du musst immer Ausschau halten nach dem Wunder, nicht Ausschau halten nach dem, was noch nicht ist. Und das ist sehr wichtig. Der Feind will dich immer konzentrieren auf das, was noch nicht ist. Das heißt, du sprich mir mal nach, sag, Vater, in dem Namen Jesus, danke ich dir für deine Kraft, die in mir wirksam ist. Das gute Werk, das sie begonnen hat, wird sie vollenden. Ich habe meine Heilung empfangen und ich stelle mich drauf und sämtliche Symptome werden vollständig verschwinden. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Und für alle diejenigen, die jetzt nicht sofort feststellen konnten, dass sich etwas verändert hat, weil warum auch immer, ja, du konntest einfach, es hat sich scheinbar erstmal nichts verändert. Das heißt nicht, dass Gott dich nicht geheilt hat. Ich habe dir vorher das Beispiel von dem Ganglion erzählt. Sie hat ihre Hand draufgelegt. Das hat bis zum Abend gedauert, bis sie gesehen hat, dass es begonnen hat zu schrumpfen. Ja. Und es hat 2 Tage gedauert, bis es komplett weg war. Ja. Das kann manchmal sein, dass Dinge einfach über eine Zeit gehen. Das heißt, da sprich mir einfach auch mal nach und sag, danke Vater für deine heilende Kraft. Sie wird das vollenden, was du begonnen hast. Ich stelle mich da drauf. Durch die Wunden von Jesus bin ich geheilt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann sind natürlich auch einige da. Du konntest jetzt nicht sofort überhaupt checken, was sich verändert hat, weil es irgendwas Innerliches ist, weil der Arzt einen Bluttest machen muss oder irgendeine Diagnose einfach ist, die man wieder checken muss, dann möchte ich dich einfach auffordern, lass es checken beim Arzt oder schau einfach, was sich verändert insgesamt in deinem Leben. Und sobald du merkst, dass entweder die Symptome, vielleicht sind sie auch Symptome, die nur alle paar Tage kommen oder wie auch immer, und du weißt es nach ein paar Wochen, dass du geheilt bist, ja, schreib uns dann einfach eine E-Mail und sag, gib einfach Jesus die Ehre und sag, danke Jesus, dass er hat mich geheilt hier in Wildflecken von dem und dem und dem. Ja? Wenn es geht, schick uns den Bericht vom Arzt vorher, nachher mit dazu, das ist optimal, dann haben wir einen Bericht, so wie die Frau mit der Bluterkrankheit, die hat uns die vorher, nachher Blutwerte geschickt, sodass man sehen kann, was vorher war und was danach ist. Ja, schick uns einfach die E-Mail und gib einfach Zeugnis von dem, was Jesus getan hat, weil das ist total wichtig. Amen. Wir freuen uns auf ganz viele Zeugnisse. Auch alle, die übrigens jetzt schon ihr Zeugnis gegeben haben, schreibt uns trotzdem noch mal eine E-Mail. Schreibt es einfach noch mal auf, was Gott getan hat. Das ist für euch auch hilfreich. Ja, Jesus hat es gesagt zu den 10 Aussätzigen, die er geheilt hat. Er hat 10 Aussätzige auf einmal geheilt. Und nur einer von den 10 ist zurückgekommen und hat sich bedankt bei Jesus. Und Jesus hat gesagt, wo sind die anderen 9? Ja. Ich habe das auch schon öfters erlebt, tatsächlich. Einmal war ich in Hamburg im Gottesdienst und da haben wir für Sachen gebetet. Ich glaube, es ging um Rücken oder irgendwas. Und da kam eine Frau nach vorne und hat gesagt, ja, ich bin am Rücken geheilt worden. Und übrigens, vor einem Jahr war ich auch bei dir im Gottesdienst und da hatte ich Krebs im Endstadium und die Ärzte haben mir nur noch 6 Wochen zu leben gegeben und Gott hat mich geheilt. Da habe ich gesagt, oh ja, danke, hättest du mir mal eine E-Mail schreiben können auch mal zwischendurch. Aber preis den Herrn, sie hat es noch erzählt. Deswegen, Jesus hat gesagt, wo sind die anderen 9? Und dann hat er zu dem gesagt, der zurückkam und sich bedankt hat, hat er gesagt, dein Glaube hat dich ganz gemacht, so steht es in der wörtlichen Übersetzung. Und du musst Folgendes verstehen, wenn jemand Aussatz hatte, oder ist ja heute noch so, weil ja richtig, diese Aussatzkrankheit ist ja so, das frisst ja Teile vom Körper auf. Das heißt, da lösen sich Finger auf und was weiß ich was alles. Ne? In dem Moment, wo jemand vom Aussatz geheilt ist, hört es auf. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo er geheilt ist, gibt es einfach keine weiteren Verluste mehr sozusagen. Ja? Auch die Haut normalisiert sich und es gibt keine weiteren Verluste. Der eine, der zu Jesus zurückkam und sich bedankte, dass er geheilt worden ist, zu dem sagt Jesus, dein Glaube hat dich ganz gemacht. Ich glaube, dass in dem Moment, als er Zeugnis gegeben hat davon, dass der Aussatz gestoppt war, in dem Moment, wo Jesus für ihn gebetet hat, in dem Moment hat Gott ihm seine Gliedmaßen wiedergegeben, die gefehlt haben. Er hat ihn ganz gemacht. Verstehst du? Dein Zeugnis komplettiert deine Heilung. Und deswegen einfach erzähl von dem weiter, was Jesus getan hat. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Oh, es ist so gut, was er tut. Ist einfach wunderbar. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus.